Fritz. Podcast. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Heute Abend bin ich sehr auf eure Unterstützung angewiesen, denn heute Abend geht es um ein Thema, von dem ich sehr, sehr wenig Ahnung habe. Also so ein bisschen, ne? Ich gehöre zu den Leuten, die von allem so ein bisschen wissen, ne? Und überall mitquatschen, obwohl sie sich nicht wirklich auskennen. Aber es gibt halt auch so einzelne Sachen, bei denen ich mich so gar nicht auskenne. Und die Sache, um die es heute Abend geht, ist YouTube. YouTube wird dieses Wochenende 10 Jahre alt. Fühlt sich an, als wäre es immer schon da gewesen. Je nachdem, wie alt ihr seid, ist es auch immer schon da gewesen. Für mich nicht so. Wir hatten ja früher nichts, ne? Wir hatten nur Fernsehen mit 3 Programmen und Sendeschluss und so. YouTube wird 10 Jahre alt und wir hatten gedacht, wir könnten ja mal ein bisschen über YouTube quatschen heute Abend hier im Blue Moon. Wenn ich über YouTube quatschen soll, dann kann ich gar nicht anders als zu fragen, was soll ich denn eigentlich damit? Ne? Ich habe nämlich überhaupt keinen Überblick über YouTube. Ich weiß, was es ist. Ich kann mir da Videos angucken, Musikvideos kann ich mir angucken. Manchmal gucke ich die Feuerzangenbowle, gibt's da als kompletten Film. Das gucke ich immer mal wieder ganz gerne, wenn ich mal Bock auf die Feuerzangenbowle habe. Aber wo ich mich darum treiben könnte, wie ich mich darum treiben könnte, wie eine sinnvolle Nutzung von YouTube aussieht, weiß ich noch nicht mal ansatzweise. Ich lade euch darum ein und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Überblick über YouTube verschaffen könntet. Ich lade euch ein, anzurufen unter 0331 70 97 110 0331 70 97 110 und mir zu erzählen, was ihr denn mit YouTube veranstaltet. Was macht ihr denn eigentlich mit YouTube? Auf welche Weise benutzt ihr das? Guckt ihr da genauso wie ich irgendwie so sporadisch Zeug, was mal über Twitter oder Facebook geflogen ist und ihr habt mal auf das Video geklickt? Oder benutzt ihr YouTube tatsächlich als alltägliches Videopräsentationsding-Si, so wie ich möglicherweise das Fernsehen früher benutzt habe. Also wenn ich früher, was weiß ich, von der Schule nach Hause gekommen bin oder überhaupt von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich halt die Glotze angemacht, mir irgendwie einen Tee gekocht und habe mich da hingesetzt und rumgesäppt und geguckt, was passiert und was kommt. Macht man das mit YouTube heutzutage genauso oder funktioniert YouTube ganz anders oder kann YouTube ganz anders funktionieren? Und wenn ja, wie? Wie nutzt ihr YouTube? Benutzt ihr das zum Gucken oder benutzt ihr das auch zum Senden? Weil letztendlich YouTube ja das Ding ist, was es jedem und jeder ermöglicht, mit wahnsinnig geringem Aufwand, mal eben ein Video zu senden. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht oder was auch immer man ist oder wie gut man ankommt, erreicht man schlagartig ein Millionenpublikum. Was ich immer wieder relativ faszinierend finde. Wobei ich auch gar nicht weiß, das könnt ihr mir vielleicht auch sagen, wobei ich gar nicht weiß, ob 1 Million Abonnenten auch heißt, dass 1 Million Leute sich das Zeug angucken oder ob das einfach nur sowas ist wie mal ein Like klicken. Ich habe keine Ahnung, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Heute Abend tue ich nicht nur so, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Ich habe wirklich keine Ahnung von YouTube und wüsste darum ganz gerne, wie ich denn einen Zugang zu YouTube finde, außer durch Surfen nach www.youtube.de, weil das kriege ich, nicht mal das kriege ich hin, es ist ja wirklich furchtbar. YouTube.com natürlich. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr anrufen und mir einen Überblick über YouTube verschaffen könntet. 0331 70 97 110. Zum Anfang, wie immer, den Kraftfutter Mischwerk Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und YouTube ist unser Thema heute Abend, denn YouTube wird dieses Wochenende 10 Jahre alt und ich kenne mich mit YouTube nicht mal ansatzweise aus. Klar, habe ich schon mal so Namen gehört wie Dougie B, habe ich schon mal gehört, habe ich auch schon mal ein Video von gesehen. Ich habe Le Floyd mal kennengelernt, aber einen Einblick in dieses Universum habe ich tatsächlich gar nicht. Wir haben ja vor ein paar Monaten, habe ich ja schon mal einen Kumpel von mir und YouTuber eingeladen und wir haben versucht zu erörtern, was YouTube auf so einer Metaebene ist, ne? Was das also so ich sag mal, kulturell bedeuten könnte. Das ist auch immer noch ganz interessant, wenn ihr einfach so über YouTube auf einer Metaebene reden wollt, dann fühlt euch eingeladen anzurufen, genauso wie alle anderen auch. Heute wollte ich aber mal gucken, ob wir oder ob ihr es schafft, mir ein ordentlichen Überblick über YouTube zu verschaffen. Das geht wahrscheinlich am besten, indem ihr anruft unter 0331 70 97 110 und erzählt, was ihr auf YouTube am liebsten macht. Was guckt ihr euch regelmäßig an? Habt ihr da irgendwelche Abos? Weil man kann ja so Abos abschließen und hat dann so seinen eigenen Stream oder seinen eigenen Kanal, in dem dann jede Menge Zeug zu gucken ist. Inwieweit steht eigentlich YouTube für euch, bei euch in Konkurrenz zum Fernsehen oder zu anderen Medien, vielleicht auch Radio? Könnte ja sein, dass so wenig Leute jetzt gerade hier anrufen, weil niemand, der YouTube nutzt, Radio hört. Wäre ja durchaus möglich. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wie ist es denn eigentlich mit Konkurrenzangeboten zu YouTube? Nutzt ihr eigentlich irgendwas anderes als YouTube? Da gab es doch, früher gab es auch mal Google Video. Die haben dann YouTube gekauft. Ich weiß gar nicht, was es da noch so gibt. So Clipfish, glaube ich, gibt es auch noch. Habe ich auch mal irgendwie was von gehört. Aber auch nie großartig. Nee, eigentlich habe ich es nie benutzt. Eigentlich gucke ich immer zuerst, ob es das bei YouTube gibt, was wahrscheinlich eine falsche Herangehensweise ist, weil die Hälfte der Dinge auf YouTube sind ja von unseren Freunden von der GEMA einfach mal gesperrt worden. Wahrscheinlich tue ich jetzt der GEMA Unrecht. Der GEMA Unrecht tun, ja. Entschuldigung. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Über YouTube würde ich gerne mit euch reden, und zwar anlässlich des 10. Geburtstages von YouTube. Vielleicht erinnert ihr euch ja sogar noch an euer erstes YouTube-Video oder euer erstes YouTube-Erlebnis. Ich denke den ganzen Tag schon drüber nach, aber nee, mir kommt nichts. Ist zu lange her und vielleicht auch zu unwichtig. Kann natürlich auch sein. 0331 70 97 110 hat der Roland angerufen. Hallo Roland. Ja, hallo Rolegi. Du bist mein einziger Anrufer, Roland. Mach was draus. Ja. Erzähl viel und erzähl lang. Jo, du hörst vielleicht schon, ich bin Saarländer. Du bist Saarländer, das ist schon mal gut. Und zwar mit Herz und Seele. Und sehr schön, kann deine Mutter schwenken. Wirklich seit gut anderthalb Jahren höre ich regelmäßig deine und viele andere Podcasts, weil ich eine relativ langweilige handwerkliche Arbeit zu verrichten habe. Das höre ich häufig. Dabei kommt mir unheimlich gut ein iPhone und ein Bluetooth-Kopfhörer. Mhm. Und das ärgert meinen Chef und das macht mir noch viel mehr Spaß. Warum ärgert das deinen Chef? Weil er ein Arsch ist. Ah, okay. Jo, der kann also nicht verknusen. Der alles, kann was ich mache. Aha. Warum schmeißt er dich denn da nicht raus? Dass ich regelmäßig, ja, das hat er schon mehrmals versucht, aber ich liefere halt regelmäßig meine Arbeit ab und irgendwie kriegt er ja auch sein Geld davon, dass ich meine handwerkliche Arbeit mache. Also wir verkaufen Dienstleistungen in Form von Werkzeuginstandsetzung und er macht halt Verwaltung. Mhm. Jo, ist aber nur eine Nebensache. Das mit den Podcasts hören und mit Musik hören während der Arbeit, das habe ich irgendwie durchgekriegt nach langen Kämpfen. Warum auch nicht, wenn deine Arbeit ordentlich wird, warum sollst du dann nicht Musik hören dürfen während der Arbeit? Jo, genau, das ist das Thema. Genau. Was ich ja schon mal ganz interessant finde, also eigentlich ist es Zufall, dass du jetzt hier anrufst, oder nicht? Wenn du grundsätzlich Podcast-Hörer bist. Weil Podcast ist ja für Radio das, was YouTube für Fernsehen ist. Zumindest ist das so in meiner Wahrnehmung so. Jo, in meiner kleinen saarländischen Welt oder Saarpfalz-Gegend ist halt Radio, ist SR1 unser Ding und SWR3. Und SWR3 war früher richtig geil und richtig gut, als der Frank Laufenberg und der, fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein, der etwas quergängige Moderator da noch da waren, aber mittlerweile ist SWR3 ist ja plangeschliffen mit öffentlich-rechtlichen und ist langweilig, einfach nur langweilig. Aber sie haben viele Hörer. Viele Menschen hören sich das an. Jo, ja, weil sie es müssen. Okay. Gut, Holger. Reden wir mal über YouTube. Zu YouTube. Ich hatte irgendwann mal aus irgendeinem Gedanken raus die Idee, ich muss mal Didgeridoo spielen lernen. Wahrscheinlich hat es mit einem Flohmarktbesuch zusammengehängt. Ja. wo ich ein Didgeridoo gesehen habe, das ich mir gern gekauft hätte. Aber das halt, ich glaube, man kann die Umwelt mit nichts mehr nerven als mit einem Didgeridoo. Das kann sein. Mhm. Djembe ist auch nicht schlecht. Ein was? Und beides mache ich. Mehr oder weniger schlecht. Was war das zweite? Djembe. Djembe, kenne ich gar nicht. Afrikanische Trommel. Mal angucken. Djembe ist in aller Ja. Mhm. Jo, die große, kelchförmige afrikanische Trommel, die drei Töne oder dreieinhalb das heißt, Töne zusammenbringt. Du sitzt dann immer mit 8 Kumpels im Park und trommelst rum. Genau. Ah, ja, okay. Jo, gut, du spielst du nur in der Wohnung nachts, ne? Nö. Da würde mich meine Frau nicht nur häuten und killen, sondern auch noch dich den Koalas zum Fraß vorwerfen. Und, ne? Jo, genau. Also das mit dem Didgeridoo, das war schon hart, und das mit der Djembe, das ist zu hart. Mhm. Also das ist, das geht ja durch Mark und Bein. Aber um auf YouTube zurückzukommen, ja. Ich dachte, also irgendwie muss man ja mal Informationen über Didgeridoo-Spielen finden. Und dann habe ich am Anfang so viel gefunden, dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen soll. Das ist halt immer und das Problem, ne? Da werden halt so viele, wie war das, jeden Tag werden wie viele tausend Stunden Material neu da hochgeladen. Jo. Genau. Das rauscht halt. Das ist ein aberwitziges, riesiges Rauschen. Und eigentlich willst du ja jemanden haben, der das kuratiert. Ne? Eigentlich willst du jede Woche so eine Sendung haben wie die hier, wo lauter Leute anrufen und sagen, okay, wenn du da und da drauf stehst, guck mal da und da und da. Das wäre doch ganz. Und ich bin dann irgendwann auf so ein paar englische und deutsche und australische Didgeridoo-Channels gestoßen und habe da mal so ein bisschen reingeguckt. Und irgendwann fand ich, der erklärt das so, wie ich das verstehe. Und wer dann habe ich angefangen, kann ich jetzt noch nicht mal sagen, da gibt es den Didgeridoo Dojo zum Beispiel, den Sanchi, der hat mir ganz gut gefallen. Und dann gibt es einen Engländer oder einen in Australien lebenden Engländer, der hat das auch gut erklärt. Und dann kam irgendwann diese Idee, einen Schluck Wasser in den Mund zu nehmen und den Schluck Wasser durch die Lippen und durch die Zähne auszupressen und gleichzeitig durch die Nase einzuatmen. Und das habe ich dann so ein paar Mal durchgeübt. Zirkularübung atmen. Ja, genau. Zirkularatmung üben, Zirkularübung. Jo, Zirkularübung die sogenannte Zirkularatmung. Das ist ja nur ein Trick, das ist ja keine echte Zirkularatmung. Das ist mit einer Luftröhre ja gar nicht möglich. Mhm. Und und dann habe ich im Auto gesessen und jedes Mal, wenn ich meine 10 Minuten Autofahrt von und zu der Arbeit gemacht habe, hast du alles voll Wasser gehabt? Geübt, ohne Wasser. Okay. Ich habe es mir vorgestellt, wie wenn es Wasser wäre, aber ich habe es geübt und irgendwann hatte ich das Didgeridoo am Mund und es gelang mir, einen Ton über den ersten Atemzug hinaus zu produzieren. Und das hat mich dann irgendwie ermutigt, weiterzumachen. Und dann habe ich auch verschiedene andere Techniken gelernt oder versucht zu lernen. Und mittlerweile kann ich so locker 7-8 Minuten Didgeridoo blasen in einer Art und Weise, wie ich sie halt hinkriege. Und ich muss sagen, ohne YouTube wäre mir das nicht gelungen. Didgeridoo Dojo. Ich habe es gefunden hier. Ja. Sanchi zum Beispiel. Der Typ hat die ganze Wand voller Didgeridoos hängen. Ja, genau. Sind die Dinger teuer? Oder ist das sowas, was man auch prima sammeln kann, weil die eh nur ein 20er kosten? Jo, genau. So ist es. Also ich hab Didgeridoos teilweise für 6-8 Euro auf dem Flohmarkt aufgenommen. Und ich habe auch schon 30 und 40 Euro bezahlt. Aber für ein Musikinstrument ist das immer noch nicht wirklich viel Geld, ne? Also das sind Peanuts. Ja. Das sind absolute Peanuts. Also ich habe jetzt gerade eine Posaunenlehrerin angeschrieben, weil ich tatsächlich gerne mal wenigstens rausfinden würde, ob ich Posaune lernen kann, also ob das ein Instrument für mich ist, weil ich finde das Instrument sehr schön. Und habe einfach mal geguckt, was so eine Posaune kostet, wenn man sich eine kauft. Da bist du halt einfach mal ein Tausender los. Irgendwie so, das bei Musikinstrumente ist das ganz normal. Meine Ukulele hat nur 60 gekostet. Das ging ja, ich freue mich auch immer, wenn ich das höre. Bitte? Nee, bitte, du. Fang du an. Ist ja Hörertalk. Ich freue mich immer, wenn ich höre, was du so für Fahrräder und für Kameras und für Objektive und Zubehör und Schnickschnack und so weiter ausgibst, na, denke ich, würdest du ins Saarland kommen und dort auf die Flohmärkte gehen, könntest du es billiger kriegen. Na, die meisten, also meine Fahrräder sind alle gebraucht. Absoluter Gebrauchtfreak. Ja, ja, gerade sowas wie also Fahrräder kann man gebraucht perfekt kaufen. Ja. Jo. Man kann alles gebraucht kaufen, man muss nur wissen, worauf man guckt. Ja. Aber du sagst, dass du Didgeridoo spielen gelernt hast über YouTube, ist tatsächlich so, dass ich versuche, es fällt mir nicht leicht, weil ich Wurstfinger habe, wobei das hat auch keine Ausrede, Israel Kamakavivole hatte auch Wurstfinger und konnte Ukulele spielen. Ich versuche halt mir über YouTube Ukulele beizubringen und ich kann schon zwei Akkorde, immerhin. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich habe die ersten Versuche mit Alexandra Tobor mitgekriegt auf dem Podcast. Aber, und das hat mich wirklich sehr amüsiert. Aber der Witz daran ist ja, es funktioniert ja wirklich. Es wäre über ein reines Schriftstück. Also wenn mir das jemand aufschreiben würde, würde es nicht so funktionieren. Und wenn mir es jemand einfach nur im Radio oder als Audio sagen würde, würde es auch nicht so gut funktionieren. Aber in dem Moment, wo ich auch sehe, wie der Typ einfach seine Hand bewegt, während er spielt, guckt man sich schon wieder so viel ab, dass das eigentlich, wahrscheinlich ist das die beste Schule, die man sich wünschen kann. Jo. Und man muss gar nicht mehr irgendwie raus. Bei der Jam. Ich kann mir ich habe etliche Djembe-Kurse mitgemacht und spiele in einer Gruppe, die mittlerweile auch fast zerfallen ist und sich jetzt wieder reformiert und so weiter. Also am besten kann ich eigentlich Djembe üben, wenn ich das YouTube-Video dazu laufen lasse und dann versuche mitzuspielen. Und bei Djembe ist es halt so, man kann nach dem Papier richtig gut spielen und trotzdem klingt es scheiße, weil der Rhythmus nicht stimmt. Mhm. Und man kann sich ein Metronom dazustellen und dann macht man alles richtig und trotzdem klingt es nicht gut. Ja. Und YouTube ist da wirklich ein Werkzeug, das ich nicht mehr missen möchte. Was denkst du, bis zu welchem Grad man auf YouTube sich so ein Musikinstrument beibringen kann? Glaubst du, dass man es bis zu einem professionellen Spiel schafft? Oder wird man immer auf so einem dazu bin ich zu sehr Amateur, um aber würdest du überhaupt beurteilen zu können. Ah, okay, schade. Weil das fände ich ja mal interessant, ob's wirklich so weit zu treiben ist, dass man über YouTube sich ein Instrument so gut beibringt, dass man hinterher tatsächlich als Berufsmusiker irgendwo arbeiten kann. Also wenn ich jetzt Djembe und Didgeridoo betrachte, dann ist es bestimmt möglich, damit zum Meister zu werden. Lehne ich mich mal aus dem Fenster und sag mal, dass es ich würde sagen, das sind Sachen, die meisten Leute eh nicht beurteilen können. Mhm. Und wenn man sich da ein paar Techniken beibringt, ist das bestimmt möglich, eine gewisse Professionalität zu erlangen. Was ja tatsächlich auch wieder eine Revolution der Lehre in diesem Moment wäre, weil ich muss halt nicht mehr in eine Musikschule gehen, um Ukulele zu lernen. Genau. Wenn ich überhaupt eine Musikschule habe, weil also je nachdem, auf welchem Kaff du wohnst, musst du, weiß ich nicht, mit dem Bus, der sowieso nur dreimal am Tag fährt, dich eine Stunde bewegen, bevor du überhaupt irgendwo hinkommst, wo jemand ist, der dir das Instrument beibringen kann, was du gerne spielen würdest. Also ich wohne auf solch einem Kaff, wo du mit dem Bus überhaupt nirgends hinkommst, es sei denn, du fährst morgens um 5.13 Uhr oder um 8 Uhr oder um 10 Uhr und dann ist lang, lang nichts und dann geht es um 13, 14 Uhr wieder weiter. Ja. Also öffentlicher Nahverkehr ist hier absolut kein Thema. Du brauchst ein Auto. Du brauchst ein Auto, du brauchst ein Motorrad oder sonst was, womit du fahren kannst. Und Musikschule ist 8 bis 10 Kilometer städtische. Ja. Das ist ganz gut, das ist nicht so teuer. Oder privater Musiklehrer. Das ist die Alternative oder ein Verein. Oder der Internetzugang, den du sowieso schon hast. Oder den, jo. Mein lieber Roland, ich danke dir. Jo. Gute Nacht und noch ein schönes Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn du mir mal auf meine E-Mails nochmal antworten würdest. Wir hast sind du mir eine Mail da geschickt? Mit wegen einem, ja, Hammerhead 2206. Sagt mir jetzt aus dem Stand zum, ehrlich gesagt nichts. Aber müssen wir auch nicht, müssen wir auch nicht im Radio, vor allem Publikum sprechen. Dann schick mir lieber nochmal eine, ich neige dazu, Mails zu übersehen. Jo. Roland, tschüss. Du warst auch krank inzwischen. Siehste, Roland. Tschüss. Schönes Wochenende. Mach's gut. Tschüss. Jo. Gleichfalls. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Um YouTube geht's. Ich wüsste ganz gerne, was ihr davon habt, was ihr damit macht. Vielleicht sendet ihr ja sogar selber dahin. Dann können wir ja mal gucken, was das ist. Also, weil ich habe extra hier ein Setup, mit dem ich YouTube gucken und im Radio hörbar machen kann. Was wir schon gelernt haben, ist, YouTube hilft beim Lernen. Was ganz interessant ist, ist irgendwie, dass es auch mir schon beim Lernen geholfen hat. Fahrrad basteln, Wohnung streichen, ne, so Wohnung, wie nennt man das? Renovieren, genau. Musikinstrument lernen. Das ist das, was YouTube kann, aber das kann wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und ich wüsste ganz gerne von euch, was es kann und wozu ihr es benutzt. Fritz. Blue Moon. Es geht um YouTube heute Abend, denn YouTube wird 10 Jahre alt an diesem Wochenende und darum wüsste ich ganz gerne, was ich mir denn da mal angucken kann. Ich weiß nämlich nicht, was ich mir da mal angucken kann. Mittlerweile fielen mir dann doch zwei Sachen wieder ein. Die eine ist, dass ich da auch schon mir, wie nennt man das denn, Tutorials angeguckt habe. Also lehrreiche Videos, die mir geholfen haben, meinen Alltag ein wenig besser zu bewältigen. Sprich, mein Fahrrad zum Beispiel zu reparieren, beziehungsweise die Bremsen zu justieren. Und zwei Akkorde auf meiner Ukulele zu lernen, immerhin. Das kann es aber doch nicht gewesen sein. Also weil dazu kann ich dann auch zu einem Freund gehen, der besser Ukulele spielt als ich und sagen, hier, Magus, bring mir das mal bei. Wobei der es dann wahrscheinlich auch wieder von YouTube hat. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich wüsste ganz gerne, was ihr mit YouTube anstellt, wenn ihr da was anstellt. Und weil Frauen bevorzugt behandelt werden, ist jetzt die Antje dran. Hallo Antje. Hallo. Antje, was machst du mit YouTube? Also ich benutze es tatsächlich auch als Art Hilfestellung. Also ich benutze es sehr, sehr vielfältig. Ich kann zum Beispiel unheimlich schlecht kochen und komme mit Kochbüchern nicht zurecht. Echt? Also wenn die keine Bilder haben, dann weiß ich schon gar nicht, wie das aussehen soll. Und nur mit diesen Kochbegriffen, ich weiß nicht, was irgendwelche Fachkochbegriffe sind. Und meine, jedenfalls ist es mit YouTube-Videos total einfach. Man klickt drauf und irgendwie, man guckt halt oder man kocht parallel mit jemandem. Dann macht man Pause, wenn man halt nicht ganz so schnell ist wie der in seinem Vorspul, wie auch immer. Hast, und, hast du da bestimmte Adressen? Also hast du bestimmte Köche, die du immer wieder nimmst? Nee, auch nicht. Also ich nutze es tatsächlich wirklich nicht so intensiv, sondern wenn ich ein Problem habe, mache ich einfach YouTube an. Ich habe da gar nichts Festgefahrenes, sondern ich nehme wahrscheinlich das Erstbeste oder das, was mir vom Foto her am besten aussieht, irgendwie, ne, was da so angepriesen wird als Erstes. Und also es ist bei mir ein Ersatz für vieles geworden. Also wie gesagt, eigentlich ein Kochbuchersatz, Ersatz für ein Buch. Traurig, aber wahr. Naja, Kochbuch ist ja vielleicht auch gar keine so gute Idee. Kann ja durchaus sein, dass ausgerechnet für zum Thema Kochen das Buch auch nur eine Brückentechnologie ist. Genauso wie die CD für Musik nur eine Brückentechnologie war. Weil du willst ja keine CD haben, du willst die Musik haben. Ja, ja. Kann ja sein, dass das Buch da einfach ungeeignet ist. Keine Ahnung. Aber weiß ich nicht. Also ich kann nach Kochbuch kochen. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie nach... Nee, nach dem Video habe ich es noch nie ausprobiert. Nee. Ja, ja. Aber klappt gut. Und ich benutze das auch, also ne, zum Lernen zum Beispiel. Also ich habe eine Tochter, die macht Karate und ist da manchmal nicht ganz so aufmerksam und kriegt manchmal so ein paar Sachen nicht mit. Und diese Bewegungsfolgen, diese Katas, ne, diese Reihenfolge der Bewegung, die haben ja bestimmte Namen. Und gerade wenn es dann darum geht, irgendwie für irgend so eine nächste Kata-Prüfung zu lernen, dann gucke ich mir tatsächlich so eine Kata auf YouTube an. Teilweise gibt es die dann irgendwie auch in Slow Motion, lerne die dann selber und stelle mich mit ihr zu Hause hin und übe mit ihr gemeinsam sozusagen diese Kata. Also das. Kannst du denn jetzt Karate? Wirklich, ich würde sagen, ja. Nur also durch YouTube und das Üben mit deiner Tochter. Das ist natürlich cool. Ja, also sagen wir so, ich bin jetzt, Karate habe ich noch nie gemacht, aber ich habe früher mal getanzt. Ja. Das musste ich irgendwann aufgeben, einfach Beruf und Kind, das kriegt man dann einfach nicht mehr unter einen Hut. Und deswegen fällt mir das halt nicht so schwer, wenn ich jetzt Bewegungen sehe, die dann anzunehmen und umzusetzen. Mhm. Und aber tatsächlich, durch YouTube-Videos kann ich jetzt so ein kleines bisschen Karate. Ich könnte es bestimmt nicht im täglichen Leben anwenden, aber diese Karate-Techniken für die Katas, diese Reihenfolge, die Bewegung, da kann ich einige. Mhm. Und zum Beispiel eine Tochter, ne, die Mädchen, möchte sich unbedingt auch irgendwie schöne Frisuren haben und da hole ich mir auch bei YouTube Ideen. Also zum Beispiel ein Haartutorial. Da wären wir wieder bei Tutorials. Ja. Und das klappt auch gut. Also ich nehme es tatsächlich als Anleitung für viele, viele Sachen. Eigentlich, wenn ich ein Problem habe, wo ich nicht so richtig weiß, wie es lösen soll, google ich bei YouTube. Du hast, du bist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Das heißt, du kannst dich noch an eine Zeit vor YouTube erinnern. Was hast du denn vor YouTube gemacht? Ja, wahrscheinlich Leute gefragt, angerufen. Die sich damit auskennen. Ja, richtig, genau. Also wahrscheinlich wirklich dann mit jemandem gesprochen und um Hilfe gebeten sozusagen. Machst du das jetzt seltener? Ja, viel seltener, tatsächlich. Also gerade irgendwie beim Kochen, wie du sagst, richtig, bin ich mehr die Jüngste. Das ist ja peinlich. Ich kann hier bei einer Freundin anrufen und sagen, du sag mal, wie macht man Hackbraten? Warum nicht? Wenn du nicht weißt, wie man Hackbraten macht, musst du halt fragen. Ja, würde ich tun. Wenn es kein YouTube gäbe. Mhm. Also, okay, nee, da würde ich mich wahrscheinlich durchs Rezeptbuch quälen. Aber dann weiß ich nicht, ob das Ergebnis dann auch so ist, wie ich es mir vielleicht wünsche. Mhm. Und dann eins ist tatsächlich, dass ich es auch noch zusätzlich als Fernsehersatz benutze im Sommer. Ich habe eine Schüssel auf dem Dach und im Sommer, oder es fängt an, wenn der Frühling kommt, die Blätter wieder an den Bäumen wachsen, da habe ich keinen Empfang mehr, weil meine Schüssel so ungünstig steht und da so ein riesen Baum, der wunderschön ist, die Signale stört. Ist wundertoll, ich habe im Sommer kein Fernsehen. Und dann benutze ich halt ab und zu, möchte man natürlich doch irgendwas sehen. Dann benutzt man YouTube, um sich Filme anzugucken. Ja. Unter anderem. Aber auch nur als temporärer Ersatz. Also YouTube ist jetzt nicht für dich der Fernsehersatz. Weil Fernsehen ist ja eine unglaublich lästige Sache, finde ich. Weil das halt, da gibt halt so eine Maschine die Zeit vor, zu der du gucken sollst oder kannst. Richtig, ja. Ich finde, ganz ehrlich, ich freue mich tatsächlich über den Sommer, wenn ich tatsächlich wirklich kein Fernsehen habe. Ich bin nicht mal versucht, sozusagen den Fernseher anzumachen und bleib bei irgendwas hängen, weil man dann doch irgendwie sich dann da festgeguckt hat. Also ich freue mich tatsächlich darauf, wenn ich im Sommer kein Fernsehen habe. Also ich könnte tatsächlich bestimmt auch eine bessere Position für meine Schüssel finden, wo ich vielleicht auch im Sommer Fernsehen hätte, aber das will ich gar nicht. Hm. Also den Sommer finde ich toll, wenn wir keinen Fernsehen haben, auch für meine Tochter. Ja, ist zwar ein bisschen nervig, aber die guckt dann nicht jeden Blödsinn, sondern ausgewählte Sachen, die man sich dann irgendwie vorher raussucht, irgendwie bei YouTube eingibt und sagt, okay, kannst jetzt die oder die Serie gucken, dann guckt man es ohne Werbung, obwohl das stimmt nicht mehr. Ja, die haben auch so Vorspannwerbung und sowas. Ja, die haben ja mittlerweile auch Werbung, das nervt. Ja, das stimmt. Das ist jetzt kein Argument. Ist halt für lau, ne? Was nichts kostet. Ja, richtig. Warum ersetzt du es nicht? Also warum schmeißt du nicht deinen Fernseher raus und bleibst nur noch bei YouTube? So manche tagesaktuelle Sachen sind dann doch über den Fernseher tatsächlich aktueller, sagen wir es mal so. YouTube ist nicht immer aktuell. Naja gut, und nebenan habe ich tagesschau.de, da kann ich mir die aktuellen Sachen angucken. Ja. ja. Ich meine, Fernsehen ist halt komfortabler, ne? Du kannst dich, du schmeißt dich aufs Sofa, nimmst die blöde Fernbedienung, was klick. Ja. Ja, richtig. Und ich nutze es halt natürlich. Fernsehen hat man zum Abschalten dann irgendwie auch, ne? Also eigentlich, ich gucke mir manche Sachen, möchte ich gar nicht sehen. Ich gucke sie einfach nur, weil es dann bequem ist. So kurz vorm Einschlafen so, Fernseher an, okay, läuft, lass laufen. Ohne, dass man sich tatsächlich auswählt, weil man ist ja genötigt, das, was kommt, guckt man. Mhm. Ne? Ja. Ja, nee, ansonsten. Die YouTube also als allwissender Bekannter, ne? Die allwissende Müllhalde. Ja. Ja, genau. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel, also ich habe noch nie selber ein Video gemacht und hochgeladen zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht meins, ne? Mhm. Obwohl meine Tochter das tatsächlich auch machen möchte. Sie hat unbedingt gesagt, sie will unbedingt, aber das wende ich noch ab, weil das möchte ich nicht. Also, wie alt ist sie? Die ist 8. Ja gut, das ist ein bisschen jung. Ja, na klar, aber die möchte halt irgendwie, weil wir mal zusammen, die haben mal gemeinsam so ein YouTube-Video, mit einem YouTube-Video gekocht. Ja. Und sie fand das ganz toll und wollte selber eins machen. Also, dass ein Kochvideo. Wir kochen und okay. Sie ein Kochvideo macht. Mhm. Aber, ich bin kein Fan davon, Daten im Internet irgendwie zu hinterlassen. Also auch man selber nicht und meine Tochter schon gar nicht. Also, das konnte ich bis jetzt noch abwenden. Ja, Antje. Besten Dank. Ja, gerne, gerne. Dann bin ich ja noch gespannt, wie andere Leute YouTube verwenden. Ein schönes Wochenende noch. Ja, dir auch. Okay, tschüss. Tschüss. 0331 70 97 110. Um YouTube geht's und ich wüsste ganz gerne, was ihr damit macht. Und weil sie von weit weg anruft, ist jetzt die Anna dran. Hallo Anna. Hallo, grüß dich, mein lieber Holger. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin doch schon wieder ganz weit weg in Neuseeland. Du bist in Neuseeland. Genau. Was hat dein Aufenthalt in Neuseeland mit unserem Thema zu tun? Oder hast du gerade Langeweile und dachtest, ich rufe halt mal an? Nö, ich dachte, du hast dir versprochen, mal dich anzurufen, wenn ich hier bin. Wir sprachen drüber. Nee, aber das war witzig, der Redakteur sagte, du Anna, heute aber ist das Thema YouTube. Ich dachte, das ist ja genial geil, weil ich habe hier so ein kleines Viecherl aus Berlin mitgebracht, so einen gestrickten pinkfarbenen, total tuckigen Bären. Ja. Und der ist überall auf allen Touren, wo wir hingehen. Und das werde ich zum ersten Mal in meinem Leben auf YouTube setzen. Als Reisebericht. Teddy on World Tour. Wie wirst du das machen? Keine Ahnung. Also du hast einen Teddybären und überall, wo du hinfährst, nimmst du den mit hin und machst ein Foto davon, wie er, weiß ich nicht, vor Ayers Rock sitzt oder so. Sowas mache ich mit einem Häkelschwein. Ja, genau, das kenne ich. Das ja, ich genau, mit einem Häkelschwein. Ja. Ich habe das pinke Häkelding. Und wie gesagt, weil wir so viel private Sachen machen, wo man normalerweise halt nicht hinkommt in Neuseeland, dachte ich mir, ist das lustig. Weil wir müssen ja nicht in den Sky Tower in Auckland oder sonst irgendwas, obwohl den habe ich beim Ankommen. Was für ein Video willst du daraus machen? Ich weiß es noch nicht. Das muss ich zu Hause dann schneiden. Mein Herz aller Liebster, der neben mir sitzt, der ist Toning und Kameramann und der bastelt das dann irgendwie zusammen. Und irgendwann wird das dann, wenn wir zurück sind, setze ich das rein. Für wen? Das ist witzig. Für mich. Für meine Enkeltochter. Für weiß ich nicht. Einfach aber mal gucken. Der kannst du es halt auch per Mail schicken. Ich habe das noch nie gemacht. Der kannst du es aber auch per Mail schicken. Warum machst du es öffentlich? Um Leute vielleicht zu animieren, nach Neuseeland zu kommen, weil es einfach nur wunderschön. Aha. Es ist einfach genial, immer wieder. Ich meine, nicht nur landschaftlich, sondern auch die Menschen, die sind so, wow, einfach genial. Ich bin jetzt wirklich mittlerweile das vierte Mal hier und ich kann immer nur sagen, man entdeckt immer wieder Neues. Man ist immer wieder so saupositiv überrascht über die Freundlichkeit der Menschen und es ist so unkompliziert, was ich also absolut genial finde. Nee, deshalb, das fängt schon am Flughafen an bei der Einreise, ja, so anders. So mit einem Lächeln. Ja, wir machen hier gerade keine Neuseeland-Sendung übrigens. Entschuldige bitte, vielmals. Nö, macht nichts. Ja, ich Freestyle-Versuch. Ich bin einfach immer nur wieder beeindruckt halt. Ne? Benutzt du YouTube denn, davon abgesehen, benutzt du YouTube auf irgendeine Weise? Auf irgendeine Weise, um, wie gesagt, wenn ich irgendwann mal einen Link geschickt kriege, guck mal da. Und dann werde ich das machen. Aber bis jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe ganz gespannt meiner Vorrednerin zugehört. Faszinierend, was man da alles machen kann. Das muss ich mir endlich mal probieren. Ich habe es noch nicht gemacht. Mhm. Deshalb ist für mich auch die erste Erfahrung hier, diesen kleinen Reisebericht, das mal reinzuklicken. Weißt du, also ich probiere es einfach. Mhm. Weil wenn ich was wissen will, ist natürlich klar. Aber bloß ich bin immer noch so ein Buchfan. Ich gucke dann halt in einem Buch nach. Also keine Ahnung, da bin ich wahrscheinlich immer noch ein bisschen old-fashioned. Hänge mich dann aber auf und dann vergesse ich eigentlich, was ich machen wollte und lese dann da weiter. Man passiert wahrscheinlich im YouTube-Kanal auch. Ne? Mhm. Kann durchaus sein, dass man sich da durchklickt, einfach festklickt und dann gar nicht mehr auf seine Rolle kommt. Mhm. Prima. Mein lieber Holger. Meine liebe Anna, schönen Urlaub noch. Es war wundervoll, mit dir zu reden. Ich sage ja, vielen Dank. Aber wir düsen jetzt gleich weiter und mach es gut. Bis bald. Bis bald. Schönes Wochenende. Tschüss. Ja, tschüss. Es geht um YouTube heute Abend. Unter 0331 70 97 110 lade ich euch ein, anzurufen, zu erzählen, was ihr mit YouTube macht und mir auf diese Weise vielleicht einen kleinen Überblick über YouTube zu verschaffen, den ich aus mir selbst heraus tatsächlich nicht habe. 0331 70 97 110. Wir machen mal weiter mit Dominik. Hallo Dominik. Abend. Abend. Die FAZ schreibt: Die Online-Plattform YouTube hat unbekannte Menschen zu Stars gemacht. Was ich sehr lustig finde, weil es ist ja nicht so, dass das Fernsehen das früher nicht auch gemacht hat, ne? Ich meine, Verona Feldbusch. Die waren alle vorher schon bekannt, ja. Ne? So. Ja. Das ist so eins dieser Dinger, die von YouTube gesagt, ja, da können auf einmal irgendwelche Unbekannten werden, da über Nacht zu Stars. Ja, das wurden die doch vorher im Fernsehen auch. Ich meine. Ja, sie wurden es halt nicht aus dem Wohnzimmer mit einer 50-Euro-Kamera raus. Das, und sie wurden es nicht auf durch den Willen des Publikums, sondern durch den Willen des Chefredakteurs. Ne? Ja, eben. Ja. Ich habe mich heute durch dieses Rumgehen des 10-jährigen Bestehens, habe ich mich daran erinnert gefühlt. Ich habe 2008 Abi geschrieben und da ging es im NRW-Zentralabi Deutsch ging es um YouTube. Mhm. Es war ein Text aus der Zeit und ich habe den vorhin über die Zeitarchiv-DVD habe ich ihn dann nach längerem Suchen tatsächlich wiedergefunden und nochmal so zumindest überflogen und der war doch für die ja gelegentlich mal neuem herablassende Zeit war der relativ prophetisch fast. Also der hat tatsächlich auch halt vorausgesehen, wie da wie du es gerade sagtest, Unbekannte zum Star werden, obwohl das 2008 noch nicht so riesig verbreitet war. So, nee, da war es eher so zufällig, ne? Also da hat es niemand drauf angelegt. Also weil diese YouTuber, diese Star-YouTuber von heute, die haben es ja auch drauf angelegt, ne? Ja, und vor allem war es halt 2008, war die Technik auch noch auf einem ganz anderen Niveau. Heute kannst du theoretisch mit dem iPhone kannst du sendefähiges Material produzieren. 2008 war, glaube ich, das erste iPhone so ungefähr seit einem Jahr raus oder eventuell gerade so angekündigt. Da hat sich halt von der technischen Seite hat sich da alleine einiges verändert, dass es weit leichter macht und halt auch alleine, wenn ich mir angucke, was ich 2008 für eine Internetleitung hatte, hat sich die letzten Jahre hat sich halt alleine von der Verfügbarkeit viel verändert, was so dann die Größe, die YouTube-Leute wie Liv Floyd da erreichen, auch noch ein Stück weit zusätzlich möglich gemacht hat. Mhm. Aber ich habe dann auch echt überlegt, so viel von dem, was ich auf YouTube mir selber angucke, ist auch nicht so unbedingt originärer YouTube-Content, sondern alte Dokumentationen, ja. Alte Serien. Da finde ich ganz spannend, wie da über die letzten Jahre YouTube halt auch zu so einem Kulturarchiv geworden ist. Also man findet zig Sachen wieder, die Leute irgendwie hier. Alte Schimanski-Tatorte aus den 80er Jahren und so, ja. Wahrscheinlich Sachen, die Leute Ewigkeiten auf VHS-Bändern rumliegen hatten und dann so gnädig waren, die alle mal. Wobei dann die Inhaltemafia ja dann gerne hinterher vorbeikommt und die Dinger wieder runternehmen lässt. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, weil mit 30 Jahre alten Filmen verdient man kein Geld mehr heutzutage, glaube ich. Ja, aber das ist schon ganz interessant. Es gibt halt so zwei Welten auf YouTube. Einmal diesen originären YouTube-Content und dann den Content, den die Profi-Content-Produzenten wie eben das Fernsehen hergestellt haben, der sich dann da auf einmal wiederfindet. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Fernsehen nicht den Mut hat, seinen Kram komplett dahin zu legen. Ja, da werden einige andere Länder werden da noch früher drauf kommen als Deutschland, glaube ich. Also bis hier da irgendwie so ein Denken einsetzt, da wird noch einiges an Zeit vergehen, schätze ich einfach mal. Es gab ja jetzt die Tage, ist der erste Versuch vom WDR gestartet, ein YouTube-Format zu machen. Mhm. Und das hatte so was Cargo-Kultartiges. Also genau, Cargo-Kultartig trifft es sehr gut, ja. Das habe ich gesehen. Sind drei oder vier Moderatoren und man hat bei denen das Gefühl, die spielen halt den etablierten YouTube-Stil nach. Das ist so, also, als würde ich YouTube nachäffen. YouTube, ja, also würde ich LeFloid nachäffen, genau. Schnell reden, eigenartige Bildmetaphern bringen, die vorne und hinten nicht hinhauen. Nach jedem dritten Satz schneiden mindestens. Mhm. Und ja, da hat man, glaube ich, einen Vorgeschmack gesehen, wie der ARD-ZDF-Jugendkanal wird. Das wirkt noch alles sehr verkrampft, auch wenn ich mir wünschen würde, dass sie das hinkriegen. Aber ich mir nicht. Das können die gar nicht. Ja, das ist nicht, ich verstehe überhaupt nicht, warum die Kollegen, das ist tatsächlich was, ich verstehe nicht, warum meine Kollegen sich einbilden, sie könnten das auch, die können das nicht. Das sind halt die ganzen 1Live-Moderatoren, glaube ich, die da irgendwie sind. Das kommt dann vom WDR, die Nummer, ja. Genau. Die können vielleicht 1Live moderieren und die können vielleicht WDR-Fernsehen moderieren. Aber die können halt nicht diese YouTube-Ästhetik hinkriegen. Das muss peinlich aussehen. Weil wenn die könnten, dann hätten sie es längst gemacht und wären da rüber Stars geworden. Und ich verstehe tatsächlich nicht, aber gut, ich bin jetzt auch nicht irgendwie der Referent des Vorsitzenden der ARD. Aber ich verstehe nicht, wie die überhaupt auf die Idee kommen, sowas machen zu wollen. Ich kapiere es nicht. Statt zu sagen, wir machen geilen Content, wir machen sowieso geilen Content. Ich meine, wir sind die verdammte ARD. Wir produzieren so geile Filme, ja? Wir haben teilweise so geiles Zeug im Programm. Das musst du nur nehmen und in YouTube ablegen. Und das verbreitet sich von alleine. Und da musst du nicht hingehen und sowas nachäffen. Also das ist, ja. Ich verstehe nicht, wer sowas überhaupt abnimmt. Echt nicht. Dass der WDR jetzt, der dieses Projekt gestartet ist, hat, dass der wenig hat, was die Zielgruppe, sagen wir mal, unter 30 anspricht, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ja, mein Gott, dann warten wir halt, bis sie alle 30 geworden sind. aber wenn die was versuchen, dann sollte es halt irgendwie was Eigenes sein, was Besonderes. Ja, was Authentischeres sein, als wir spielen jetzt diesen YouTube-Stil nach. Das hat mich daran so maßlos irritiert. Ja, vor allem, wenn du dann auch noch weißt, was für Produktionsaufwände dahinter stecken. Ne? Das ist halt nicht, also so ein Floyd, der packt sich halt da irgendwie seine Kamera hin, macht irgendwie ein bisschen Licht, wenn überhaupt, und spackt einfach mal drauf los. Ja? Und die werden da wahrscheinlich auch mit riesig Studiobau und Profikameraleuten und weiß der Geier was hingegangen sein. Das ist halt... Wenn man sich das noch vor Augen führt, wie deren Produktionsbedingungen sind und wie die Produktionsbedingungen von LeFloid sind, dann ist halt das, was da dieses, wie heißt es? WDR 360. 360, genau. Das, ja. Da ist das, was die da abliefern, halt, also das ist eine Schande eigentlich. Ja, ich, also... Das tut mir leid, Kollegen, aber das Ding ist nach hinten losgegangen. Ich wüsste gerne mal, wie das momentan intern besprochen wird. Ob man damit zufrieden ist, ob man glaubt, das muss so, oder ob da irgendwie schon... Ich kann es mir nicht vorstellen. Prozesse einsetzen, dass das umgedreht wird. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Weil, ja, also wie man es richtig macht, da kann man sich bei Chris Guse angucken. Ja? Dem Kollege von Fritz, der macht halt auch so Videospaß. Ja? Und die haben irgendwie einfach mal parallel zu seinem Radiojob, den er hier macht, haben die halt einfach angefangen, Videos zu produzieren, die irgendwie so ein bisschen so getan haben, als wären sie eine Late-Night-Sendung. Also ich fand's ganz lustig. Und das hatte halt, das war halt authentisch irgendwie. Also aber das, was, ja, dieses Nachgeäffe, nicht gut. Also. Ja, ich hab da halt auch, ich hab auch bei den meisten YouTube-Stars habe ich halt auch echt das Gefühl, ich bin da 15 Jahre zu alt für bald. Mhm. Also das treibt mich in den Wahnsinn, dieses Schnellschneiden und reden, als sei die Geschwindigkeit auf das 2,5-fache geschaltet. Mhm. Ich komme da nicht mehr mit. Also und du bist 26 und alt. Ja, und du bist 26 und fühlst dich alt. Was soll ich da erst sagen? Aber wer ist die Zielgruppe? Wer ist die Zielgruppe für LeFloid, wie heißen diese anderen, mit dem der Böhmermann sich so angelegt hat, wo ich so lachen musste? Ich weiß gar nicht mehr. Denär hieß der, glaube ich. Ja, also für wen machen die das? Wer guckt das? Wer hört sich das an? Ich glaube, grob geschätzt 12 bis 18. Mhm. Das ist so ungefähr die Gruppe, die das mitnimmt. Ich stand die Tage am Bahnhofskiosk und sah die Bravo und fragte mich, wer die beiden Typen da auf dem Cover sind, und das waren tatsächlich irgendwelche YouTuber, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Ja gut, geht mir so, wenn da irgendwelche Honks von Privatfernsehen drauf sind. Ja, das kommt dazu, aber das... Ich bin ein Star, diese Staffel, wo ich auch dachte, sag mal, Wollt ihr mich verarschen? Wer sind diese Leute? Aber das ist mittlerweile so zum Phänomen geworden ist, dass binnen ein paar Jahren das YouTube-Stars mittlerweile das Cover der Bravo zieren. Das hat mich doch nochmal ein bisschen erstaunt, wie schnell das gegangen ist. Na, die alten Medien können da halt nicht mehr dran vorbei. Ja. Obwohl ich auch da, ich würde da sogar ein bisschen dran zweifeln. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da sehr gut dran vorbei können. Das Problem ist halt nur mit diesem Medienwandel, der jetzt gerade hier stattfindet, also und wo wir ja mittendrin sind. Niemand weiß, wohin die Reise geht. Und die alten Medienproduzenten sind so riesengroße, dicke Dickschiffe. Ja, das sind halt, da arbeiten hunderte von Menschen beim Fernsehen. Und das nicht nur beim öffentlich-rechtlichen, auch beim privaten Fernsehen. Genauso bei den Verlagen. Die haben halt alle Angst, nicht rechtzeitig auf dem Schiff zu sein, wenn das Schiff abfährt. Und darum machen sie alle mit. Und weißt du, darum strecken die alle ihre Fühler dahin aus, ohne wirklich zu wissen, was sie da wollen und was sie ne, da gewinnen können oder so. Und das ist so dieses Ding, da ist unser Publikum hingegangen, wir müssen hinterher. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, wie das funktionieren wird, aber ich glaube halt, dass beispielsweise so ein Publikum zu alt für Le Floyd, aber noch zu jung für ARD, ZDF in weiten Teilen, dass da noch viel abzugrasen ist auf dem Gebiet. Also weil ich hab halt vorhin echt nochmal überlegt, so originäre YouTube-Formate mir ist, was es seit kurzem gibt, ist Reik anders, armes Deutschland, das schaue ich mir gelegentlich an, aber dann wird es auch bald echt dünn. Thilo Jung? Ich mag seinen Stil nicht. Ach so, ja, ich mag das gerne. Das Problem ist, man kann das nur einmal gucken und dann muss er erstmal wieder 2 Tage Pause machen, weil der Stil ist halt sehr, sehr eigen, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Armes Deutschland, was ist denn das? Es ist so fünfminütige Politikkommentierung. Also er hat gerne mal die AfD dabei, wenn die sich wieder komplett in die Nesseln gesetzt hat zum Beispiel. Da sind einige ganz nette Dinger dabei. Mhm. Ich guck gerade, ich versuche jetzt hier nur die Anzeige zu überspringen. Jetzt können wir reinhören. Armes Deutschland, Reik anders. Nie gesehen. Wisst ihr, was mich an der deutschen Presse so krass nervt? Hier. Die Puddingkanzlerin. Merkel betrügt Wähler. Merkels Politik ist dumm. Merkel redet die Lage schön. Merkel enttäuscht die Deutschen. Aufhören! Ist es euch aufgefallen? Diese verfickte, staatskonforme deutsche Presse schmiert der Regierung die ganze Zeit Honig ums Maul und übt nie Kritik. Kann man absolut nicht ernst nehmen. Aber zum Glück muss ich mich ab sofort nicht mehr auf westliche Propaganda verlassen, denn jetzt gibt es endlich die russischen Staatsnachrichten Russia Today auch auf deutscher Sprache. Und wo könnte man sich unabhängiger und seriöser informieren als bei den Staatsnachrichten eines Staates, der auf der internationalen Rangliste der Pressefreiheit weltweit auf Platz 148 liegt? Und in der ersten Sendung von RT Deutsch wird auch... Okay, das ist ein Satireformat, ne? Ja. Das ist ein Satireformat und er bemüht sich nicht so satirisch daherzukommen. Das ist ganz schön. Genau. Und weil, was ich halt, ich stolper halt gerne auch mal auf YouTube über irgendwelche komischen Videoformate, also über irgendwelche Sachen, wo von Leuten, die sich selber satirisch nennen. Und wenn jemand sich selber satirisch nennt, ist er meistens eins nicht satirisch. Ja, das stimmt. Das satirisch kritisch. Oder wo ich dann auch mal weiß, okay, satirisch kritisch ist halt alles andere als satirisch kritisch. Ja. Und vor allem er kann halt 3 Sätze sagen, ohne dass da 5 Schnitte dazwischen sind. Das finde ich halt sehr lange Einstellung gewesen, ja. Genau, und das also meist sind das tatsächlich halt Takes, wo er 4-5 Minuten lang erzählt, ohne dass da groß geschnitten wird. Also höchstens mal halt einen Schnitt gesetzt, wenn irgendwo dann Bildmaterial kommt, aber das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber dieses Schnittgewitter, da steige ich aus. Ja, schaffe ich auch nicht. Also das ist tatsächlich auch zu viel für mich. Ja, darum sind die aber auch vermutlich so kurz letztlich dann die Videos, weil 10 Minuten hält man das aus. Mhm. Obwohl die Frage ist, ob vielleicht einfach nur du und ich irgendwie ein Problem haben und der normale Mensch diese Ästhetik, also diese Bildästhetik und die Montageästhetik sehr gut erträgt. Der normale Mensch zwischen 12 und 18 mit Sicherheit, ja. Aber was ja auch ganz interessant ist, diesen ganzen Videos, ist, die sind halt alle kurz. Und wenn ich mir gleichzeitig eine Fernsehdokumentation angucke, die 45 Minuten lang ist oder 30 Minuten lang ist, habe ich oft das Problem, dass ich in diesen 30 Minuten 7,5 Minuten Informationen finde. Und der Rest ist Gelaber und Reenactment. Weiß ich, diese, gerade so Historiendokumentation, da hast du dann halt irgendwie, Griechen schieben das trojanische Pferd vor eine große Mauer. So Bilder, die das einfach nur nachäffen, wo du aber überhaupt keine sinnvolle Information mehr drüber bekommst. Und was ich mir gut vorstellen könnte, ich weiß nicht, ob es so ist, aber was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass die Kürze der Videos auf YouTube dann auch tatsächlich eine hochverdichtete Information ist. Dass halt kein Gelaber drumherum ist, um jetzt noch Sendezeit zu füllen, weil man muss ja keine Sendezeit füllen. Ja, steile These. Ich hab Le Floyd länger nicht mehr gesehen, aber habe da auch irgendwie immer wenig Information rausgenommen, sagen wir es mal so. Mhm. Also ja. Ich auch nicht. Also ich kann es nicht beurteilen. Das ist das Problem. Ich rede wie der Blinde von der Farbe. Ja, also ich hab da auch so das Gefühl, so mir entgeht da ein ganzes Universum an Sendematerial, von dem ich wirklich überhaupt nichts mitkriege, weil ich schon irgendwie aus der Zielgruppe, die da hauptsächlich von den deutschen YouTube-Stars angesteuert wird, weil ich da schon irgendwie seit 3-4 Jahren raus bin, spätestens. Aber entgeht dir wirklich was? Weil das Feine am Internet ist ja, selbst wenn du was nicht mitgekriegt hast, hast du nichts verpasst, ne? Ja, also das Gefühl, dass mir da groß was entgeht, das habe ich nicht. Ich habe so das Gefühl, die irgendwie sehenswerten, für mich interessanten Sachen, da habe ich meine Twitter-Timeline fein getuned genug, dass ich das irgendwie mitkriege. Mhm. Ist bei mir genauso. Also ja, was wichtig ist, kommt sowieso vorbei, stimmt. Ich war jetzt die letzten Monate in einem Praktikum bei einer Fernsehfirma und da haben wir dann auch mal tatsächlich die versuchen schon länger ein YouTube-Format, das wöchentlich erscheint, an dem ich dann auch beteiligt war. Und das hat sich auch so ein bisschen versucht, irgendwie über dieser altersmäßig über der Le Floyd und restlichen YouTube-Zielgruppe zu positionieren. So wöchentliche, ja, so ein bisschen Wochenrückblick und Zeitgeschehen-Kommentierung. Mhm. Das Pro Bono Magazin nennt sich das. Ja. Und Pro Bono ist Küppersbusch, ne? Ganz genau, okay. der ist da gelegentlich auch zu sehen. Hast du dieses Format Tagesschau mitbekommen? Ja. So von der Herangehensweise so ein bisschen ist das die Fortsetzung des Ganzen. Mhm. Aber dümpelt leider im Gegensatz zum Tagesschau, dümpelt es noch etwas in den Zuschauerzahlen vor sich her. Wie heißt es Pro Bono? Pro Bono Magazin. Lösch. Ja. Pro Bono Magazin. Da ist es, Pro Bono Magazin. Oh ja, 2 Aufrufe. Was? Nee, da, 2957, okay. Ah ja, das ist auch immer mit Küppersbusch. Ist es immer mit Küppersbusch? Nee. Gelegentlich. Mhm. Also von 3 Ausgaben ist er in einer, würde ich mal so grob sagen. Das, jedes Thema wird von einem unterschiedlichen Redakteur erzählt. Wir alle erhofft haben, aber es gibt eine neue Chance. Hier hinter mir Köln. Ein riesiger Blizzard rollt auf Köln zu. Hamster sind schon ausverkauft, Iglus, alles weg. Die Stadt reagiert auch. Zwischen 3 und 5 werden möglicherweise keine Bahnen fahren. Ab 18 Uhr soll Notbeleuchtung eingeschaltet werden. Und insgesamt. Der ist jetzt auch nicht witziger als ich, ne? Auf eine ganz stürmische, ganz, ganz kalte Nacht vor. Und der Bürgermeister rät: Wer heute Abend zu Hause bleiben will, soll nicht weggehen. Mhm. Ja, das ist auch mit größerem Aufwand produziert, zumindest sieht es so aus. Terrorismus. Nö. Naja, also was nennst du größerer Aufwand? Es ist mehr als eine Person, die daran arbeitet. Ja, die so, und es sieht nach einem Studio aus und nicht nach Wohnzimmer. Das stimmt, ja. Also es wird vor einem Greenscreen wird das meiste produziert, das stimmt. Mhm. Aber war halt bestehender Greenscreen und dann ja, kann man damit arbeiten. Aber mittlerweile fangen ja, glaube ich, auch schon die, also relativ viele von den YouTube-Stars fangen auch mit Greenscreen zu arbeiten an, glaube ich. Also das ist ja mittlerweile echt leistbar. Ist es? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, ja. Ich habe also, so lange nichts mehr mit Fernsehproduktion zu tun gehabt, dass ich noch nicht mal mehr mich, also Greenscreen gab es zu meiner Zeit noch nicht. Sag ich jetzt mal. Und jemand googelt jetzt und findet raus, dass es das vor 50 Jahren schon gab. Dann kriege ich eine Abmahnung. Das, ja, so tief bin ich da jetzt auch nicht drin, wie viel jetzt so ein Greenscreen kostet. Aber ich meine, dass es mittlerweile echt erschwinglich ist und bestimmt für so Leute, die da irgendwie in diesen eigenartigen YouTube-Netzwerken drin sind, das was ja vor einiger Zeit durch den Unge rumging, der sich unter großem Trara von Mediakraft getrennt hat. Aber diese ganze Netzwerkstruktur, das verstehe ich noch weniger. Unglaublich. Also wird er eigentlich eingeknastet dafür? Dass der einfach nicht, mal so vertragsbrüchig und in aller Öffentlichkeit irgendwie, würde ich mich nicht trauen. Oder ja, ich habe auch gar keinen Vertrag. Das hat schon einigermaßen naiv gewirkt. Das ist so, ja, ich bin jetzt nicht mehr so zufrieden mit dem Vertrag. Ich lasse das jetzt und machen wir doch so. Das hat mich auch echt irritiert, die Nummer. Aber Vertrag nicht gelesen, bevor er ihn unterschrieben hat. Ne? Dominik. Holger. Ich danke für deinen Anruf. Gerne. Und wünsche ein schönes Wochenende. Ebenso. Danke. Ja. Tschüss. Um YouTube geht's und ich wüsste gern, was ihr da tut. Auf YouTube. 0331 70 97 110. Dominik hat gerade gesagt, YouTube, also gerade die YouTube-Stars, die es da so gibt, nur so LeFloid und sowas, das wäre für die Zielgruppe 12 bis 18. Und danach gibt's dann erstmal ein großes Loch, weil bevor man 30 ist, braucht man das Fernsehen gar nicht einzuschalten. So ungefähr habe ich das verstanden. Jetzt frage ich mal rum, wer füllt denn die Lücke? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das ne, so diese ganzen YouTube-Stars bis 18 interessant sind und danach nicht mehr. Ihr könnt mich da aber auch gerne eines Besseren belehren. Wen lasse ich denn jetzt mal mich belehren? Ich nehme mal den Johannes. Guten Abend, Johannes. Hallo. Johannes, ist YouTube, also diese YouTube-Stars wie LeFloid und ähnliche, sind die auch noch was für 25-Jährige für dich oder bist du schon zu alt? Ich muss zugeben, LeFloid ist, also diese ganz großen deutschen YouTuber, die fliegen dann eigentlich später, also die sind bei mir erst später reingeflogen irgendwie, weil die halt dann auch in Deutschland gerade beliebt oder so und vorher wusste ich auch überhaupt nicht, was das ist, weil YouTube in der Hinsicht wahrscheinlich schon sehr ähnlich wie das ganze Internet funktioniert, dass man halt so seine Nischen immer irgendwie schön findet und dann, wenn man die Filter entsprechend setzt, halt auch nur das findet, was man halt eingestellt hat. Und das funktioniert bei YouTube eben mit diesem Abonnentensystem, das ist eigentlich wie eine Twitter-Timeline. Also man kann sich auch ähnlich zusammenstellen und so war das auch bei mir der Fall. Und ich muss auch jetzt gerade, weil es um die deutschen YouTuber ging und so, muss sagen, dass ich jetzt, wenn ich über meine YouTube-Timeline schaue, recht viele Englische drin habe, weil da einfach wahrscheinlich die Nischen dann auch noch besetzt werden können von jemandem, der das dann vielleicht so halb professionell auch macht oder so. Also aber das mit der Twitter-Timeline, das kann vom Geld. Das ist eine schöne Metapher, die Twitter-Timeline, weil das verstehe sogar ich. Also, ja. Ja, also so funktioniert es mit den Abos. Abos, ja natürlich, ja. Es gibt aber noch was und das vermisse ich eigentlich bei Twitter immer ein bisschen und das ist so dieses empfohlene Videos und wenn man viel YouTube schaut, dann schießt er sich relativ gut ein. Das funktioniert, ja? Also nicht so wie bei Amazon, wo du dann ständig irgendwie, weil irgendwie die Freundin mal nach irgendwas, weiß ich nicht, Windeln gesucht hat, kriegst halt ständig Babyzeug vorgeschlagen und so. Ja gut, dann sollte man sich vielleicht so einstellen, dass halt YouTube sich nur einloggt, wenn man, also ich weiß nicht, wie gut der noch nach, also YouTube, wenn man einen Account hat, dann muss man sich einloggen, damit man da diese speziell angepassten kriegt, aber ja, also das weiß ich jetzt nicht genau, also ich benutze meinen PC meistens für mich alleine. Was hast du denn abonniert? Ist das viel? Also ist das so wie bei Twitter, wo man dann irgendwie 150 Leuten folgt? Oder ja, es geht in eine ähnliche Richtung. Es sind 150 Leute und es ist auch ähnlich wie bei Twitter, dass es halt man nicht mehr alles guckt oder halt liest. Ne? Also ich meine, ein Tweet ist noch sehr viel schneller gelesen. Beim Video, gut, die meisten sind nur kurz, aber auch da hat man halt sehr, sehr viele die auch länger sind. Oder ja, ich meine, auch wenn es nur 10 Minuten sind, ist ja trotzdem sehr viel länger als ein Tweet. Ne? Mhm. Ja, genau. Und also, was ich interessant fand mit diesem Medienwandel, ich finde, in so einem kleinen Ding gab es das oder habe ich das mitbeobachtet. Und zwar habe ich so mit 16, 15 oder was immer diese Computerspiele-Zeitschriften gekauft noch im Kiosk, wo dann auch so CDs drin waren. Und dann gibt es irgendwie ein kostenloses Spiel, was schon seit 2 Jahren draußen ist, war dann noch auf der CD mit drauf und so Geschichten. Und irgendwann habe ich die halt irgendwie nicht mehr gekauft, hatte dann auch nicht mehr so viel Zeit zum Spielen und so, oder habe dann nur noch wenig ab und an mal, weiß ich nicht, einmal in der Woche mich mit Freunden für ein Spiel, was halt irgendwie gerade alle interessiert hat, getroffen oder so. Und habe jetzt gemerkt, dass diese Leute, auch teilweise wirklich die Personen, die vorher bei diesen Spielzeitschriften gearbeitet haben, komplett auf YouTube umgezogen sind und da jetzt eigene Netzwerke bauen und irgendwie versuchen, sich da durchzuschlagen, weil diese ganzen Redakteure größtenteils wahrscheinlich auf die Straße gesetzt worden sind einfach. Ne? Also viele von diesen Spielzeitschriften haben extrem gekürzt und sind komplett verschwunden teilweise, aber viele sind einfach sehr, sehr viel kleiner. Mhm. Und auch die haben versucht, mit so Formaten auf Internet zu machen. Und die gibt es teilweise auch noch, aber so richtig erfolgreich sind die quasi die professionell produzierten Spieleformate nicht. Und diese ganzen, ja, also die werden ja teilweise von irgendwelchen 15-Jährigen, die einfach sich beim Spielen filmen, um Längen geschlagen, was die auch nennen. Let's Plays heißen die. Ja, genau, so Let's Play-Dinger, ja. Ja, ist auch so ein bisschen eine Seuche, finde ich manchmal, weil man halt, ja, wenn eine Spielzeitschrift hat, man halt dann wirklich, dann gab es halt einen Spieletest, ne, so mit so und so viel Punkte auf Grafik und was weiß ich. Ja, bei den Let's Plays hast du oft, also ich habe ein paar Mal versucht, mir sowas anzugucken und habe jedes Mal das Pech gehabt, dass ich dann jemanden hatte, den ich einfach, also ich finde es halt okay, wenn der da spielt und immer wenn es was Interessantes im Spiel zu erzählen gibt, das erzählt. Ja. Passiert aber nicht. Der labert halt dann im Zweifelsfall die ganze Zeit durch und erzählt mir irgendwas, was mich nicht interessiert und was ich auch nicht unterhaltsam finde. Das macht's dann ein bisschen kaputt. Aber vielleicht gibt's ja auch gute Let's Plays. Kannst ja mal. Also es hängt vielleicht auch vom Spiel ab wahrscheinlich. Also in letzter Zeit habe ich wieder so ein bisschen Kerbal Space Program für mich entdeckt. Das ist so ein Indie-Titel, wo man so in den Weltraum fliegen muss und so. Und es ist vom Spiel her einfach, weil das so newtonsche Physik hat, muss dann wirklich richtig so ein Orbit machen mit seiner Rakete und so. Und wenn man dann neu anfängt und gerade weil das auch noch irgendwie ein recht, also das Spiel ist noch nicht fertig quasi, es wird so entwickelt nebenher und die Leute spielen schon, dann gibt es immer wieder Updates und so. Und da braucht man relativ viele Erklärungen und da funktioniert so ein Let's Play auch, weil die meisten Let's Player halt dann sagen, okay, und jetzt baue ich meine Rakete so, damit ich dann in der und der Phase irgendwie die Booster absprenge und dann oder wie lande ich auf dem Mond und sowas. Und da finde ich, funktioniert es dann ganz gut, weil das Spiel selber halt nicht irgendwie schon eine Geschichte erzählt, sondern eigentlich fast ein Sandkasten ist, wo man selber sehr viel machen kann. Und dann deswegen, ich glaube auch diese Minecraft Let's Plays, also Minecraft, da redet halt nicht im Spiel irgendwie eine Stimme, sondern da, also das ist, ja, also manchmal auf so Servern oder so, ich glaube, das ist sowas wie eine Sitcom früher war oder so vielleicht, wenn sich da irgendwie Leute treffen und jetzt dann über irgendwas reden oder so Talkshows, wo es nicht so wirklich um Politik geht oder sowas. Sowas in die Richtung würde ich mal vermuten, dass das dann ist. Also da funktioniert es dann teilweise auch, was nur so neben im Hintergrund als Berieselung irgendwie dann laufen lässt, wie früher halt ein Fernseher. Das heißt, ein Fernseher lässt du gar nicht mehr laufen? Ich habe gar keinen Fernseher mehr. Also ich bin ausgezogen mit 19 oder was und dann hatte ich keinen Fernseher, weil ich hatte nie einen im Zimmer, sondern immer nur einen Rechner und und dann sitzt man nach dem Studium abends da, hat einen Rechner, ist frisch in die Stadt gezogen, dann geht da auch der Internetanschluss mal ordentlich und ja, ne, was macht man dann? Und jetzt mittlerweile, ich habe schon mal überlegt, ob ich mir so eine TV-Karte hole oder sowas, aber... kannst halt auch, also ich weiß nicht, wie die Privaten das machen, aber uns Öffentlich-Rechtliche kannst du ja dann auch über die Mediathek einfach live gucken. Die Öffentlich-Rechtlichen gucke ich dann über die Mediatheken oder was und die Privaten, ja, da gibt's auch, aber die haben teilweise so krass Werbung und die sind sehr... Also sind nicht sehr noch weniger einladend als die öffentlich-rechtlichen Mediatheken oft, was schon schwierig ist. Warum sind die öffentlich-rechtlichen Mediatheken nicht einladend? Also das erste finde ich irgendwie, der ist einfach vom Layout nicht schön. Und was ich da oft das Problem habe, ich verstehe es nicht, warum schaffe ich es nicht, irgendwie, weiß ich nicht, mit 1024p ein Video zu gucken, in den Mediatheken. Das, also manchmal, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind vielleicht die Server zu schlecht oder ich weiß es nicht, aber wenn man abends guckt um 20 Uhr oder was, da hat man teilweise schon auch mal Verbindungsprobleme. Also im Tatort habe ich auch schon ein paar Mal geguckt, da hatte ich dann echt Probleme, den irgendwie in einer vernünftigen Qualität zu schauen, was YouTube auch, also ich meine, um 20 Uhr ist halt jeder online und kann auch irgendwie am Internetprovider liegen, dass der dann halt mal die Grätsche macht. Aber das kriegt YouTube besser hin als die Mediatheken oft, habe ich das Gefühl. Gibt's irgendeine Empfehlung? Gibt's irgendwas, was du mir empfehlen könntest, was ich abonnieren könnte, damit ich? Also ich bin mehr so, also so Science-Shows. Gibt's im englischsprachigen Bereich, finde ich, ein paar ganz schöne, sowas wie SciShow oder The Brain Scoop. Das ist so eine Biologin, die arbeitet in irgendeinem, oder sie ist keine Biologin, aber sie arbeitet in irgendeinem Naturkundemuseum, im amerikanischen, und hat dann schon mal irgendwelche Wölfe aufgeschnitten oder so und darüber halt ein YouTube-Video gemacht oder so. Also das so Sachen, die sind auch nur so 10, 15 Minuten lang, aber immer halt ganz interessant. Also das sind halt, ja, das sind so Nischendinger, ne? Ich weiß gar nicht, ob die so viele haben. Vielleicht haben die auch eine Million dann oder was. Also SciShow, glaube ich, ist größer. Dieser Hank Green war jetzt vor kurzem, glaube ich, sogar auch mal beim Präsidenten irgendwie von der USA eingeladen, weil der irgendwie mal ein paar YouTuber eingeladen hat, der amerikanische Präsident, und mit denen geredet hat. Hm. Stimmt, da gab's irgendwie, da waren dann auch... Ja, da haben sich dann Leute aufgeregt, dass der mit YouTubern redet. Genau, wo kommen wir denn da hin? Ne? Ja. Da werden noch ganz fürchterlich Besitzstände angegriffen werden. Wahrscheinlich. Ja, also dieser Hank Green hat da, glaube ich, auch so einen Artikel drüber geschrieben, also irgendwie der Murdoch hat ihn, glaube ich, angetwittert, also Rupert Murdoch, so, was das soll, dass der Präsident da Zeit hat, mit dem zu reden und nicht mit irgendeinem, weiß ich nicht, russischen Präsidenten oder was anderes wäre, hätte er da auch noch machen können. Und dann hat der Hank irgendwie zurückgetwittert, dass es ihn mit sehr, sehr großer Freude erfüllt, dass Leute wie er immer bedeutungsloser werden. Mhm. Also ja, klar. Also. Aber wer wird stattdessen bedeutsam? Ich nehme an, dass... Niemand? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass... Also es gibt schon so Netzwerke, diese Mediakraft und so Dinger, könnte ich mir schon vorstellen, dass... Aber haben die eine Schlagkraft wie sowas, weiß ich nicht, was haben wir denn hier in Deutschland? Axel Springer Verlag. Ja, wenn der Axel Springer Verlag will, dann kann er eine Kampagne fahren, dass hier morgen wieder die Leute mit Mistgabeln auf der Straße marodieren und Fackeln schwingen. Ja. Kann YouTube das? Können die neuen Medien das? Also die YouTuber, ja, YouTube wir Podcaster? Ja, das vielleicht, ne? Okay, YouTube. Aber YouTube ist ja nur die Plattform, also YouTube hat ja kein Interesse außer Vermarktung. Ja, hoffentlich. Also ja. Wenn die halt irgendwie Vorschläge anders machen oder weiß ich nicht was, also gäbe es schon vielleicht, wenn man jetzt irgendwelche Verschwörungsszenarien ausmalen sich will, also könnte man sich, also es ist eine sehr große, sehr, sehr großer Single Point of Failure, sag ich mal, in diesem Ding, ne? Also wenn YouTube irgendwie mal, ich meine, man hat es ja jetzt schon mit dem Musik-Dinger, dass da irgendwie die ganzen Musikvideos in Deutschland gesperrt sind und in Deutschland ist ja da irgendwie an dritter Stelle an Sachen, die auf YouTube zensiert sind oder so. Welchen Proxy benutzt du? Ja, ich habe mittlerweile auch einen VPN, also nicht nur für YouTube, also weil es ist halt einfach ärgerlich. Ja, das ist albern, dieses... Ja. Dann will ich irgendein Tutorial gucken und der hat halt nichts Besseres zu tun, als irgendein Lied drunter zu legen von den Beatles oder weiß ich nicht was, und dann kann ich das nicht gucken oder so, weil das im Hintergrund läuft oder so. Also ja. Ich bin auch mal gespannt, ob unsere Verwertungsrechte irgendwann nochmal in der Gegenwart ankommen, weil das ist halt immer noch auf einem juristischen Niveau von vor 30 Jahren. Ja. Oder vor 15 Jahren. Ja, ich weiß gar nicht, also es gibt ja auch, also die GEMA sagt ja immer, ja, YouTube ist da irgendwie schuld, weil die müssten ja nur zahlen oder so. Ja, eben. Aber was soll der Schwachsinn? Ja. Also was soll der Scheiß? Da macht halt einer ein scheiß Video und packt das dahin. Und dieses, die GEMA da macht, ist ja, die tun ja so. Gibt's doch dieses Fair Use oder so. Wenn der das dann nicht monetarisiert, dann darf er da ein Ding reinpacken oder so, glaube ich. Ist das in den USA geregelt? Keine Ahnung. Oder sowas. Das ist also, noch, was die GEMA halt, was die GEMA halt, das, der Fehler, den die GEMA macht, der grundsätzliche Denkfehler, den die haben, ist, die glauben, dass damit Geld verdient worden wäre, Also ja. das ist ja, halt, ja. Die sind halt überhaupt nicht in der Lage. Die GEMA ist viel zu starr. Also die müssen da viel flexibler werden und müssten sich halt im Zweifelsfall das Video angucken und sagen, ja komm, ist egal. Dann werden halt mal wieder die Beatles gespielt. Ja, ja. Und weil es jemand hört, kauft es halt jemand. Also ich meine, YouTube macht es ja relativ automatisch, glaube ich, mittlerweile mit so Filtern irgendwie, die dann die Musikstücke erkennen oder so. Und so YouTuber, wenn man die mal reden hört, die haben da auch dann richtig Schiss, dass sie da irgendwelche so Strikes bekommen oder so. Mhm. Wenn sie da nämlich 3 bekommen, dann ist der Kanal erstmal weg. Also ich habe von einem, also Scott Manley zum Beispiel, der sitzt in diesem Kerbal Space Program Video, ist der quasi so einer der ganz Großen und dabei der ist auch so Hobby Astronom, sage ich jetzt mal, oder so. Und der hat mal ein YouTube-Video gemacht, wo man von 1980 bis 2007 alle bekannten Asteroiden und immer wann sie entdeckt worden sind sie aufgeleuchtet und dann, wie sie halt so in unserem Sonnensystem rumkreisen. Das ist ein ganz interessantes Video. Also danach noch mit irgendeinem Lied unterlegt, wo er sogar die Rechte sich vorher besorgt hatte. Und dann haben aber manche Nachrichtensender dieses Video irgendwie gezeigt, so ja, Quelle Internet. Und daraufhin, weil da irgendein automatisierter Algorithmus läuft, haben die gesagt, ah, Moment mal, der hat da was hochgeladen, was der Nachrichtensender als sein eigenes Material bei uns angegeben hat, von wenn das jemand hochlädt, dann muss das gesperrt werden. Und dann wurde der Original-Einsteller dieses Contents quasi, hat Strikes dafür bekommen, dass Nachrichtendinger sein Video geklaut haben. Und ja, ich meine, der hat natürlich keine so große Rechtsabteilung wie vielleicht irgendein größerer Nachrichtensender. Die meisten Nachrichtensender waren amerikanische, die dann gesagt haben, ja, nee, da haben wir einfach nicht aufgepasst. Und der, ich glaube, er hat dann noch Stress bekommen mit irgendeinem ganz komischen, extremistischen, muslimischen Sender aus der Türkei, der das Video irgendwie benutzt hat, um zu zeigen, dass Big Bang nicht sein kann, weil ja Gott jetzt immer noch neue Asteroiden erschafft. Also sie hatten überhaupt nicht verstanden, um was es in dem Video ging oder so. Aber und dann hat er aber den Strike irgendwie zurückgenommen bekommen, weil er mit YouTube geredet hat, und solange er dann in der Schwebe ist. Aber dann müsste er, also er hat nicht sauber durchgeklagt bekommen, weil er gesagt hat, er hat jetzt keinen Anwalt, um irgendeinen türkischen Sender zu verklagen, ne, in Europa. Denkst du, das Fernsehen wird überleben? Denkst du, es wird in 10 Jahren noch Fernsehen geben? Irgendwann in 10 Jahren wird es noch Fernsehen geben, weil es noch alte Leute gibt, die das noch kennen. Ja. Ich weiß es wirklich nicht, wie die Lebenswelt von anderen Menschen aussieht. Also es ist halt schon noch ein bisschen bequemer wahrscheinlich im Fernsehen, ne? Weil YouTube, gut, wenn man dann Abonnenten hat, dann kann man immer die durchklicken, aber wenn die zu Ende sind, dann muss man halt einen Suchbegriff in die Leiste eingeben oder so oder auf diese empfohlenen Dinger klicken. Ne? Mhm. Und das ist schon ein bisschen Anstrengung, sag ich mal. Also der Fernseher läuft halt, bis man einschläft. Ne? Stimmt. Johannes, ich danke dir. Alles klar. Schönen Eine gute Abend, Nacht, ja. Schönes Wochenende. Tschüss. Jo, dir auch. Servus. Und weiter geht's mit wem geht's denn weiter? Mit Bastian. Hallo Bastian. Moin moin. Bastian, was machst du mit YouTube? Ich nutze YouTube und auch andere Kanäle quasi, wie ich früher Fernsehen genutzt habe. Hast du noch einen Fernseher? Ich habe einen Fernseher, weil ich ein ganz, ganz großer Filmfreund bin. Mhm. Aber ich habe mir den TV-Anschluss abklemmen lassen. Weil das sind, ich glaube, 5 oder 10 Euro, die ich halt Kabelgebühr zahlen müsste. Ah, okay. Und ich wollte gerade sagen, weil lohnt sich doch gar nicht, weil die GEZ ja jetzt nicht mehr unterscheidet zwischen Radio und Fernsehen. Ja, die sagen halt, jeder, der da ist, muss halt zahlen, weil man ja auch über das Internet ja auch gucken kann. Was ich auch in Ordnung finde, ich selber nutze halt auch viele, die Mediatheken, also von der ARD und von dem ZDF. Aber gerade wurde ja auch schon gesagt, dass da oftmals die Qualität so ein bisschen, also die Videoqualität selbst so ein bisschen, ist, will ich mal sagen. So mittel. So semi. Und das Problem ist halt auch da, dass nach 7 Tagen halt der meiste Content wieder gelöscht wird, auch wegen Rechtsfragen. Ja. Und, ja, wobei man da, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Mit so ein bisschen URL-Tweaking kann man sich da behelfen. Ich werde das Ganze mal recherchieren. Okay. Und es fing halt alles damit an, dass ich für 2 Jahre in den USA gelebt habe. Und irgendwann hatte ich so ein bisschen das Bedürfnis nach deutscher Unterhaltung, weil das TV-Programm in den USA halt auch sehr, sehr schlecht ist oder sehr, sehr, dass einfach sehr, sehr viel Müll gezeigt wird. Mhm. Und da bin ich halt über die ganzen Mediatheken dann irgendwann halt auch auf YouTube gestoßen und habe halt auch in YouTube gesehen, dass es da nicht nur diese ganzen kleinen Schnipsel gibt, die halt irgendwie 3 oder 5 Minuten lang sind, die halt sehr, sehr schnell geschnitten sind, sondern dass es da halt auch Formate gibt, einige wenige Formate, die einfach auch sehr, sehr lange gehen. Also 45 Minuten, eine Stunde, Stunde 15. Ach was. wo man sich halt wirklich hinsetzen kann, und ich habe meinen Laptop dann an den Fernseher angeschlossen. Also ich kenne sowas so von so Verschwörungstheoretiker Filmen, dass die so lang sind, aber auch tatsächlich was mit Sinn? Auf jeden Fall. Es gibt einen Kanal, der nennt sich Rocket Beans TV, also Raketenbohnen TV. Und ja. Das ist eine Hamburger Produktionsfirma, die haben mal fürs TV das Format gemacht, was auf MTV lief, Game One, wenn dir das was sagt. Game One. Ich hab den Namen, aber ich hab's nie gesehen. Naja, auf jeden Fall, die gibt es mittlerweile auch schon nicht mehr, weil MTV empfängt ja auch fast keiner mehr, gibt's nicht mehr, oder? Gut, also MTV gibt's noch, aber fast keiner kann es empfangen, weil das halt irgendwann ist es halt aus dem normalen Empfangsbereich rausgegangen, dann ist es ins Kabelnetz, und es wurde halt immer kleiner, und MTV guckt ja auch keiner mehr, weil, naja, Musikvideos guckt man halt auf YouTube. Ja. Und diese ganzen MTV hat keine Eigenproduktionen mehr. Die haben halt nur noch amerikanische Eigenproduktionen und halt keine deutsche Eigenproduktion mehr, und dieses Game One war halt damals noch noch ein deutsches Format, was halt von einer deutschen Produktionsfirma gemacht wurde. Mhm. Und dieses Team wurde jetzt halt gekündigt, weil die Produktionsfirma, die dahinter steckt, also Viacom, gesagt hat, ihr seid uns zu teuer. Ja. Und dieses Team besteht halt aus 20, 24 Leuten, die halt professionell Fernsehen gemacht haben, die halt wöchentlich eine Show rausgehauen haben, so 20 Minuten über Spiele, und haben das Ganze halt komödiantisch aufgearbeitet. Und die haben halt auch damals schon, weil sie nicht komplett ausgelastet waren, haben gesagt, wir bieten so viele Formate, ProSieben, Sat1, Media AG an und so weiter und so weiter, die werden dort aber immer abgelehnt, weil die Fernsehsender sagen, das ist zwar alles schön und gut, aber wir trauen uns das nicht zu senden. Ja. Wir trauen uns das nicht zu produzieren. Und dementsprechend sind sie halt auf YouTube oder haben halt diesen Kanal gegründet und haben dort einfach ihre ganzen Formate rausgefeuert, wo sie gedacht haben, das könnte vielleicht spannend sein. Und das haben wir einfach mal geguckt, wie die Leute darauf reagieren. Und jetzt ist es so, dass sich diese Produktionsfirma halt wurde halt gekündigt und haben halt einen riesen Auftraggeber verloren. Und jetzt sind sie auf Twitch. Kennst du Twitch? Das ist so ein Gaming, also Live-Let's Plays sozusagen, ne? Genau. So. Und die sind da halt auch. Ja. Und die machen halt nicht nur, also die streamen halt auch live, also 24/7. Und lassen da halt ihr ganzen Content reinfließen, ja, und versuchen halt sehr, sehr viel live zu machen. Und diese ganzen Sachen, die halt... Ah, okay, die haben mittlerweile so viel produziert, dass sie einen 24-Stunden-Stream füllen können. Ganz genau. Ah, und produzieren halt auch immer wieder Neues nach. Ja. Da sind halt, ich habe mir hier mal so eine kleine Liste aufgeschrieben, ich habe mich hier vorbereitet. Brav. danke. Da geht es halt über Games im Allgemeinen. Also es wird halt über Spiele geredet und sie werden halt auch gespielt, also auch die klassischen Let's Plays. Wobei es da halt so ist, also die Leute, die es machen, sind halt zumindest mir sehr, sehr sympathisch. Deswegen gucke ich den Leuten halt auch zu. Zwischenfrage. Ich höre so oft Games. Ist YouTube die Nische oder die, ich sag mal, ist das Medienoutlet für die Gamer-Szene? Sind die Gamer verstärkt YouTube-Nutzer? Kannst du das beurteilen? Sagen wir mal so, YouTube wird ja verstärkt von jüngerem Publikum genutzt. Ich bin ja selber 29, ich bin ja quasi auch schon ein älterer Mann. Ja, du kannst dich noch an eine Zeit ohne YouTube erinnern. Auf jeden Fall, ich kann mich noch an eine Zeit ohne Internet erinnern. Und unglaublich, naja, ne? Gaming... Wie haben wir damals gelebt? Ich weiß es nicht, ich habe auch ganz... Ey, wir haben damals Filme produziert. Das ist unglaublich. Ich habe Radio ohne Internet machen. Also, irre. Ja, du bist halt auch schon sehr alt. Na, streu doch Salz rein. wo war ich? Ich wollte sagen, dass, kein Problem, dass das Hauptpublikum, hatten wir ja schon gesagt, so von 12 bis 18. Hm. Und dass das Gaming halt immer mehr zu einem Entertainment-Medium wird. Und es ist mittlerweile halt ganz normal, dass irgendwie jeder spielt. Also jeder spielt irgendwie am Handy rum oder spielt irgendwas am Computer oder hat irgendwie so seine kleinen Spielchen, die man immer mal wieder spielt. Mhm. Und dementsprechend sind sie damit aufgewachsen. Das ist im Prinzip für sie genauso wie es früher Fernsehen war, ist halt jetzt Spielen einfach, was die Leute unterhält. dementsprechend ist da halt auch das Interesse da. Also das korreliert, und da gibt es keine Kausalitäten, das korreliert einfach nur. Ja, ich glaube schon. Ja, klingt wesentlich plausibler als meine These, ja. Und diese Produktionsfirma, die macht ja ganz, ganz viele verschiedene Formate, also redet halt über Games, allgemein über Internetkram, was die Leute so bewegt, also über was die Netzgemeinde so bewegt. Mhm. Übers Kinoprogramm, weil es natürlich auch so viel, es kommen so viele neue Filme wöchentlich raus, da kann man sich ja gar nicht über alles informieren. Und da wird dann einfach einmal die Woche anderthalb Stunden lang über das aktuelle Kinoprogramm geredet und über so kleine Filme, die man sich halt eventuell nochmal angucken könnte von wirklich... Bietet sich natürlich auch an, weil du kurz Einspieler bringen kannst. Ganz genau, ganz genau. Dann hat diese Produktionsfirma halt auch so eine Art Late-Night-Show, wo halt auch Gäste eingeladen werden und wo man über die letzte Woche so spricht. Und es gibt Talkshows, die halt auch so zwei, dreimal die Woche kommen, so immer so 45 Minuten bis Stunde. Und da gibt es halt so. Das heißt, ich sollte mir überlegen, ob ich meine Zukunft vielleicht auf YouTube bestreite. Aber ist halt Fernsehen. Ja, ja, und du musst natürlich auch optisch ein bisschen was hermachen, ne? Ja, okay, ich mache weiter Podcasts. Das, und bei diesen Talkshows, das wird halt von Leuten gemacht, die sind Mitte 30, weil wir hatten ja vorhin, oder ihr hattet ja vorher auch schon das Thema, dass im Prinzip irgendwo so eine Lücke herrscht, so zwischen 14 oder von 12 bis 18, genau. Und dann irgendwann ab 30 fangen die Leute wieder an, Fernsehen zu gucken. Ja. Und das sind Leute, die sind halt alle so, na, ich sag mal so Anfang, Mitte, Ende 20, 30, Mitte 30 und reden einfach so über Themen, die mich einfach halt irgendwie irgendwo abholen. Also beispielsweise über 90er. Da setzen sich dann vier Leute an einen Tisch und reden halt über ihre Erfahrungen aus den 90ern. Was sie halt so erlebt haben, was sie gemacht haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Dann gibt es Themen wie Disco. Da wird einfach über Disco-Erlebnisse geredet. Das hört sich halt relativ... Schönes Thema, könnte ich ja auch mal machen. Disco, geiles Thema. Genau, also Disco-Erfahrung hat fast jeder irgendwie. Ja, klar. Die man halt immer auf englischen Partys gerne rausholt. Sehr geil. Wisst ihr noch damals? Und da ich halt diese Leute halt schon sehr, sehr lange gucke, habe ich halt auch ein gewisses Verhältnis zu denen aufgebaut. Also ich denke halt, ich kenne sie, obwohl ich es natürlich nicht tue. Und dementsprechend... Doch, weil ja, auch wenn man mag noch so professionell sein, man gibt immer genug von sich selber preis. Also ich merke das selbst. Also ich rede jetzt schon so lange in Mikrofone, seit über 15 draußen winkt unser Mario und würde gerne auch ins Mikrofon sprechen. Also ich mache seit über 15 Jahren Radio, ich mache jetzt seit 4 Jahren Podcasts. Und immer wenn ich irgendwen treffe, der meinen Kram hört und den das auch ausgiebig gehört hat, die Leute wissen schon sehr, sehr, sehr viel über mich. Also es ist schon, ihr Publikum wisst viel über uns. Also vielleicht jetzt nicht gerade über so jemanden wie Günther Jauch oder so, der sich ja immer so eine Distanziertheit gibt, aber über so normale Entertainer wie mich wisst ihr schon sehr, sehr viel. Klar, also sicherlich. Also ich denke halt auch, dass ich dich kenne, obwohl ich das nicht tue. Ja, aber stimmt schon. Ich muss das jetzt mal einkürzen, weil wir sind tatsächlich 6 Minuten über die Nachrichten drüber. Was du sagst, ist im Grunde, dass du auch auf YouTube irgendwo so deine Kumpels gefunden hast und die halt immer anguckst, was deine Kumpels machen und die Empfehlungen deiner Kumpels auch mehr oder minder befolgst. Also wenn die sagen, der Film ist gut, bist du bereit zu sagen, der Film ist gut. Und oder ich kann sie vor allen Dingen gucken, wann ich will. Das ist ja der große Gewinn, den wir haben, ja. Genau. Andererseits könnte auch sein, dass es ein Verlust ist. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob dieser Medienwandel, der hier stattfindet, ob der wirklich gut ist. Das ist ein bisschen eine müßige Frage, weil er findet ja sowieso statt. Aber Naja, die Welt bewegt sich halt und geht halt immer weiter. Und alles ist im Wandel, nichts bleibt stehen. Mhm. Genau. Weise Worte zu den Nachrichten. Bastian, ich danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir. Schönes Wochenende, tschüss. Ciao. Ich habe ihn, glaube ich, schneller rausgeschmissen. Was haben wir denn nach? Fritz. Blue Moon. Um YouTube geht's, denn YouTube wird 10 Jahre alt und dran ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Holger. Ich lese hier, du seist einer der ersten YouTuber in Deutschland gewesen. Ja. Das kann ja jeder sagen. Wusstest du eigentlich, dass ich der erste YouTuber in Deutschland war? Nein, also 2006 oder 2007, weiß ich nicht ganz genau, bin ich wahrscheinlich beigetreten, ja. Das heißt, YouTuber im Sinne von Produzent? Auch Produzent, genau. Also ich momentan, also jetzt nicht mehr aktuell, aber vor den Jahren, als es angefangen hatte, war ich auf jeden Fall dabei. Was hast du, wie hat denn das angefangen bei dir? Wie bist du auf die schiefe Bahn geraten? Also ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, so die ersten Sachen waren irgendwie schauen, was es ist, dieses Portal. Kurz vorher, finde ich dich da irgendwo noch? Ja, wahrscheinlich schon. Sag mal. Nee. Okay. Hätte sein können. Also mit dem, was ich erzählen würde, kann man es vielleicht daraus finden. Alles klar. Mal schauen. Naja, und jedenfalls irgendwie das Erste, was ich dann da geschaut hatte, waren sogenannte Videologs. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also Blogs im Videoformat. Ach so, ja gut, es hieß es ja auch ganz am Anfang, hieß es ja mal Videoblog. Stimmt, Vlog. Genau. Vlogs, genau. Mein Gott, auch so ein Wort. Und es war irgendwie spannend zu sehen, so ganz Leute aus aller Welt, die sich dann vor die Kamera gesetzt haben und irgendwie erzählt haben, was ihnen so am Tag passiert ist. Das war irgendwie faszinierend. Ja. Ist es heutzutage so wesentlich anders? Nee, oder? Also es ist halt ein bisschen inszenierter, ein bisschen geskripteter. Also so LeFloid erzählt ja im Grunde aber auch nur, was ihm passiert, oder? Ich bin gar nicht mehr so drin in der Szene. Okay, also alles klar. Kann da nicht wirklich am Anfang mehr mit. Und naja, also ja, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich ist es heute ein bisschen mehr professioneller. Mhm. Und dasselbe hast du auch gemacht. Du hast dich hingesetzt und erzählt, was dir passiert ist. Genau, ja. Wie viele Leute haben sich das angeguckt? Oh, nicht viele. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht 100 Views oder so bekommen hat. Das ist mehr Aufmerksamkeit, als andere Menschen in ihrem ganzen Leben kriegen. Naja, über die, es summiert sich ja immer dann auf und dann freut man sich immer, wenn jemand das einen Kommentar geschrieben hat. Also es ist eigentlich das Wichtigere, dass die Leute das angeguckt haben und dann irgendwie was dazu beitragen oder sagen, ja, was sie dazu so toll fanden oder so. Mhm. Genau. Und dann wurde ich irgendwie angeschrieben von einem anderen YouTuber aus Deutschland, der da berichtet hat, dass er mit anderen zusammengeschlossen hat und irgendwie plant, so ein bisschen koordinierter vorzugehen und ein bisschen mehr Werbung zu machen für die deutsche YouTube-Community oder so, oder dann die Leute einzusammeln und dann man sozusagen eine Gemeinschaft gründet. Mhm. Und das war die Teutonische Verschwörung damals. Teutonische Verschwörung. Genau. Ja, Projekt 23 war, glaube ich, auch der zweite Titel. Großartig. Ja. Und ja, dann gab es dann halt so ein bisschen eine Absprache, was man so erzählen könnte. Und ja, und es lief dann darauf hinaus, dass wir uns im Juli 2007 getroffen hatten, zu 777, den ersten YouTube-Gathering in Deutschland. Mhm. Also noch eine ganz kleine Gruppe, vielleicht, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Leute waren vielleicht insgesamt. Ja, ich weiß auch noch, wir haben früher auch mal Blogger-Treffen gemacht, da kamen auch irgendwie so 50, 60 Leute und ja. Ja, genau, da wusste man aber schon größtenteils, wie die Leute aussahen von den Videos. Ach stimmt, ja. Das steht davor. Ja, das war ganz nett, also es war schon schön, irgendwie diese kleine Community zu haben. Und das, dann war ich bei dem nächsten Jahrestreffen auch noch dabei, weil dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren, so ein bisschen. Mhm. Aber so richtig, also als ja, offensichtlich nicht so als richtiges Hobby oder sogar mittlerweile ist es ja ein Beruf, hast du das nie gesehen? Nee. Warum also ich kenne noch jemanden, der aus der Anfangszeit, der jetzt, glaube ich, auch noch Videos macht, ja. Origami Tutorials und auch wahrscheinlich der mit immer noch sehr erfolgreich ist. Genau, und der hat damals auch angefangen und ist jetzt auch immer noch dabei und verdient damit auch sein Geld. Mhm. Also nicht wahrscheinlich hauptberuflich, aber... Verdient er damit gutes Geld? Kann man da ordentlich von leben? Er meinte, ja, damals, als er noch nicht... studiert hatte, hat er ziemlich viel Geld verdient für seine Verhältnisse. Man darf es ja, glaube ich, nicht sagen. Ich meine, die haben irgendwie so eine Klausel in den Verträgen, dass sie nicht preisgeben dürfen, wie viel sie verdienen. Verstehe. Oder, ja, genau. Ja, irgendwann finde ich das nochmal raus. Irgendwann wird mir das nochmal jemand sagen, wie viel da rausfällt. Also das finde ich tatsächlich nochmal interessant. Also nicht, dass ich dann jetzt anfangen würde, da in Konkurrenz zu treten, weil Video ist nicht mein Format. Aha. Aber ich fände es halt wahnsinnig interessant. Ja, wenn man dann irgendwie eine gute Idee hat und das gut vermarkten kann, dann kann man bestimmt... Also damals zumindest konnte man auf jeden Fall gut einsteigen, aber wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Da sind wahrscheinlich zu viele Leute da, die schon was gemacht haben und wo man schwer reinkommt und nicht mal so viele Lücken füllen kann. Mhm. Ja. Ja, die meisten Ideen gab es schon mal, ja. Genau, irgendwie schon. Thomas, ich werde einfach mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. In der Leitung wartet nämlich noch ein angeblich hauptberuflicher YouTuber. Oh, schön. Okay, dann. Ich danke für deinen Anruf und wünsche ein schönes Wochenende. Dir auch, mach's gut. Tschüss. Achso, was machst du denn jetzt eigentlich? Fertig sein mit Studieren und arbeiten gehen. Achso, jetzt brauchst du diesen ganzen nicht, YouTube-Quatsch nicht mehr. Also ich gucke mir es noch an, aber ich mache nichts mehr selber, nee. Alles klar. Alles klar. Gut, schönes Wochenende, tschüss. Gut, ja, ciao. Und guten Abend, Julian. Guten Abend, moin moin. Du bist hauptberuflicher YouTuber, steht hier. Ja. Das heißt, also du produzierst Filme und kannst deinen Lebensunterhalt davon bestreiten. Ich kann meinen Lebensunterhalt bis jetzt davon bestreiten, ja. Darfst du verraten, in welcher Größenordnung? Es reicht also, mir ein Korridor. Sind es eher 1.000 oder eher 5.000? Geldtechnisch jetzt? Ja. Da spreche ich überhaupt nicht drüber. Alles klar, okay. Nein, da darf man natürlich nicht drüber sprechen. Das heißt, du bist vertraglich an irgendwen gebunden? Bitte? Du bist vertraglich gebunden an irgendwen? Das steht in den AGBs von YouTube. Da steht drin, dass du nicht sagen darfst, wie viel Geld aus YouTube für dich rausfällt? Genau. Ach. Ja. Du hast die AGB gelesen, du Opfer? Nein, super. Ich habe die AGBs nicht gelesen. Ah, sehr gut. Oh, Mann. Allerdings, ja, wenn das, also bei uns hat es angefangen wie ein Hobby. Ich sag uns, weil ich betreibe den Kanal mit meinem besten Kumpel. Wer seid ihr? Sag an. Bitte? Sag an, wer seid ihr? Wir sind der Kanal Autoreparatur-Tutorial. Autoreparatur-Tutorial, das ist ja geil. Ja, genau. Und wir haben angefangen vor zwei Jahren, fast genau zwei Jahren, ja, die ersten Videos so hobbymäßig eben halt hochzuladen, weil ich habe den Beruf Kfz-Mechatroniker damals noch gelernt. Jetzt bin ja. ich fertig. Und welcher von den beiden bist du? Ich bin der, der vor der Kamera steht. Nee, ich meine, da sind zwei. Einer in einem dunklen T-Shirt, einer im hellen T-Shirt. Ich bin der im hellen T-Shirt. Alles klar. Genau. Ja, wo war ich jetzt? Genau, also wir haben angefangen als Hobby und haben gemerkt, dass es gerne gesehen wird und dass da eben halt doch eine recht große Zuschauergruppe erreicht wird. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt und ist dann irgendwann wirklich und hat auch so viel Zeit in Anspruch genommen, dass man es dann wirklich hauptberuflich machen kann, ja. Und du machst auch nichts anderes, also du verdienst nirgendwo anders dein Geld, sondern das ist deine eine, also das ist dein Beruf. Ja, das ist momentan mein Beruf. Ich werde natürlich daran nicht festhalten, weil man weiß ja nie, was YouTube irgendwann mal plant oder nicht plant. Ja, das Problem ist, das kann ja auch morgen sein, dass überhaupt gar keine. Ja, wenn die morgen auf die Idee kommen, dass man mit Print mehr Geld verdienen kann, machen die auf einmal Print und ihr seid alle raus, ja. Zum Beispiel, ja. Kann passieren. Obwohl ich das eher nicht glaube. Ich glaube, Print ist ja eher ein Medium auf dem Absteigen. Ja, das war jetzt auch eher so eine Metapher. Alles klar. Metapher, du weißt schon. Ja, ich hab's verstanden. In welcher Film war denn das mit den Metaphern? Guardians of the Galaxy, genau. Ja. Ich war kurz abgelenkt. Alles klar. Wo filmt ihr? Habt ihr eine Werkstatt oder wie? Also ich kann jetzt nicht reingucken, es läuft jetzt gerade im Hintergrund so ein Video, der Gebrauchtwagenkauf. Ja. Habt ihr eine Werkstatt, in der ihr das dann filmt? Oder? Nee, also es hat alles angefangen in München damals. Ich wohne jetzt in Kiel seit zwei Monaten oder gut drei Monaten fast schon. Warum? Es hat angefangen in München. Ich habe mit meinem besten Kumpel da 4,5 Jahre zusammen gewohnt und wir haben immer vor der Garage geschraubt. Ja. Und er meinte dann irgendwann, alles klar, ich filme das Ganze mal mit und schneide das Ganze mal ein bisschen zusammen und stell's mal hoch. Mhm. So. Und ja, und dann haben wir allerdings auch nur probiert, das meiste eben halt vor der Garageneinfahrt mit dem Wagenheber selber zu machen. Denn unsere Leute, die uns natürlich anschauen, die haben meistens nichts anderes. Und ja, ist gut angekommen und soll auch weiter fortgeführt werden. Allerdings ist die Planung, dass eben halt dann aufgrund dieses YouTube-Kanals dann ja eine Werkstatt eröffnet wird. Relativ bald. Okay. Okay, das wäre dann also sozusagen der YouTube-Kanal als Werbung ist es ja dann gar nicht wirklich, weil das gibt's ja schon, ne? Was gibt es? Nee, ich meine, also es ist ja keine Werbung, also weil ihr habt ja nicht angefangen, die Videos zu produzieren, um irgendwann dann eure 100.000 Zuschauer in die Werkstatt zu lotsen, sondern es ist ja dann eher eine zufällige Entwicklung, die da stattfindet. Das ist definitiv eine zufällige Entwicklung gewesen. Und das wo ist, wird es die Werkstatt dann geben? Höchstwahrscheinlich anfänglich in Kiel. Ja. Und ja, mal schauen, wie es dann läuft. Und dann hätte ich auch gerne Lust, mich zu erweitern dann. Aber das sehen wir dann mal. Wäre ja auch cool, mit einem Werkstattwagen rumzufahren und die Einsätze wiederum zu Sendungen zu verarbeiten. Ja, also das. Also so wie der Autopapst. Kennst du? Allerdings denke ich, dass auch in der Werkstatt dann auch viel gefilmt wird. Kennst du den Autopapst? Nee, so ein Typ, der macht bei den Kollegen von Radio 1, ist der. Das ist so ein Typ, der kennt sich halt mit Autos aus. Der kann Ferndiagnose. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, Wunderheiler oder sowas. Ja. Und das ist halt, ich glaube, eine Stunde geht die Sendung. Steht halt im Studio und da kannst du halt anrufen. Und dann rufen die Leute an, ja, ich habe einen 2003er Opel Fiesta und da ist immer so ein komisches Geschurre hinten rechts. Und dann sagt er, ja, ist das eher ein hoher Ton oder eher ein niedriger Ton? Ja, ist eher ein niedriger Ton. Okay, das ist die so und so Muffe, die muss ausgetauscht werden. Der Typ, der hat es schon geschafft, live im Radio Autos zu reparieren. Ja. Indem er den Leuten sagt, nee, jetzt gesehen, gucken Sie mal da drauf, da ist jetzt so ein rundes Ding, da wackeln Sie mal dran und dahinter ist so ein Knopf, da drücken Sie mal und dann machen Sie und dann sprang das Auto wieder an. Ja, das kann ich auf jeden Fall glauben, das mache ich nämlich auch tagtäglich. Ich kriege ungefähr über die Website und über Facebook mindestens 50 bis 60 E-Mails pro Tag, ich auch eben halt nach surrenden Geräuschen an seinem Auto oder so gefragt werde. Dokumentierst du das dann irgendwo nochmal? Also weil das ist ja dann, das wäre ja im Grunde nochmal so ein Seitenprojekt, das zu dokumentieren. Auf haben wir vor, ja. Das Ganze auch dann möglicherweise live über Twitch dann zum Beispiel zu machen. um dann noch besser interagieren zu können. Allerdings wird es jetzt momentan nicht groß dokumentiert, sondern es sind halt einfach normale Mails und Nachrichten, die dann persönlich rausgeschickt werden. Aber es ist mit ein Teil der Support eben halt auch. Und unsere Prämisse ist ja, oder was wir uns so ein bisschen zur Vision gemacht haben, ist ja diese, ja, wer kennt es denn nicht, jeder hat immer so das Gefühl, wenn er sein Auto in die Werkstatt gibt, dass er am Ende irgendwo beschissen wurde. Ja, genau. Genau. Und dem Ganzen wollen wir ein bisschen entgegenwirken. Eben halt, viele schauen uns eben halt an, um überhaupt zu verstehen, was die Werkstatt macht oder um selber Geld zu sparen. Und da wollen wir eben halt hin, dass wir, ich sag mal, die größte deutschsprachige Plattform werden für Reparaturanleitung und eben halt Support fürs selber machen. Ist das realistisch oder ist das eher so ein feuchter Traum? Das ist ein Ziel und man kann ja Ziele verfolgen. Ob es was wird, schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Und wir sind auf dem besten Wege, denke ich mal. Seid ihr in der Lage, also setzt ihr so viel um, dass ihr euch schon Personal anstellen könntet? Nee, das denke ich auf gar keinen Fall. Personal ist auch, weiß ich nicht, ob das da jetzt groß reinpasst. Wir sind halt, also der Markt, beispielsweise jemand, der diese ganzen Mails filtert und sowas. Gut, das Problem ist, es bleibt ja sowieso nur an mir hängen, weil ich es eben halt gelernt habe. Und ja, stimmt. Der Max hat ja keine Ahnung in Sachen Auto, sage ich mal. Der weiß halt, wie man das ganze Geschäftliche regelt. Denn das ist nämlich auch ein großer Punkt. Ne? YouTuber sein ist ja nicht so mal dahergesagt und ich kriege jeden Monat die Kohle überwiesen. Sondern es muss ja alles angemeldet sein. Wir sind eine Firma. Wir müssen das Ganze versteuern. Wir müssen mit einem Netzwerk arbeiten wir ja auch zusammen. Und da steckt schon viel dahinter. Also ich war zum Beispiel letzte Woche auch in Berlin wieder beim Netzwerk, weil es dann wieder um Vertragsverhandlungen geht. Also es ist doch ein Fulltime-Job. Viele meinen immer, es ist so, sag ich mal, oft nebenher verdientes Geld, aber es nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Braucht jeden man Tag diese Netzwerke? 20 Mails zu beantworten. Ja. Braucht man diese Netzwerke? Kommt drauf an. Also das ist, vor der Frage standen wir jetzt auch, ob wir es überhaupt noch brauchen. Allerdings waren wir bis jetzt eigentlich sehr zufrieden mit unserem Netzwerk und da geht's halt, denke ich mal, viel um die Vermarktung außerhalb von YouTube und eben halt auch um die Vermarktung, ich sag mal, gerade in Richtung TV-Bereich oder sowas. Funktioniert das? Kommt ihr im Fernsehen? Also Fernsehen, wir hatten schon viele Beiträge, kann man schon sehen. Allerdings jetzt keine eigene Sendung bis jetzt oder sowas. War noch nicht groß im Gespräch. Ich hatte jetzt ein Projekt mit Automotor und Sport zusammen und da wurde auch für YouTube eben halt produziert. Und also man merkt schon, dass es auf jeden Fall ist. Stößt auf großes Interesse auch für die Werbetreibenden eben halt. Und da muss man allerdings auch immer halt schauen, dass man authentisch bleibt, ne, und sich irgendwie kaufen lässt. Darfst du eigene Werbung machen oder darf nur YouTube in deinen Videos Werbung machen? Nee, also es gibt ja einmal die vorgeschaltete Werbung von YouTube, ne? Die ist ja auch nicht beeinflussbar. Und dann gibt es eben halt noch zum Beispiel, wenn jetzt möglicherweise ein, ich sag mal, Bremsenhersteller kommt und sagt, ja, es wäre ganz nett, wenn du zum Beispiel meine Bremsen in deinem Video verbaust. Dafür zahlen wir da das und das und das wäre zum Beispiel dann die zweite Vermarktungsmöglichkeit. Allerdings muss man da auch wieder ganz aufpassen, weil wir haben uns eigentlich wirklich da den Grundsatz gesetzt, dass wir da nicht die Gier vor der Vernunft walten lassen, sondern wirklich dann auch nur Sachen annehmen, die wir selber oder die ich auch selber vertreten kann. Julian, ich danke dir. Ich habe euch mal subscribed. Das freut mich. Ne? Dann habe ich wenigstens mal was subscribed. Ja, vielen Dank und viel Erfolg und hoffentlich klappt das, was du davor hast. Das fände ich ziemlich cool. Danke. Ja. Ich wünsche einen schönen Abend oder schöne Nacht. Und ein schönes Wochenende. Ebenfalls. Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Das war's schon wieder. Der Blue Moon ist mal wieder zu Ende und es geht weiter mit André Langenfeld, der die Nacht zum Samstag mit Platten vollspielt. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag, am kommenden Freitag um 22 Uhr und dann, weil ja hier ne alles weit weg und so, ne, ihr wisst schon, habt ihr vielleicht schon mal mitgekriegt, dass wir gerade die weltweit weg Aktion haben, dachte ich, reden wir doch einfach nächsten Freitag mal über Reisen, aber nicht Pauschalreisen, Flugzeugreisen, Tralala-Reisen, sondern Fahrrad und Camping. Ja. Stellt sich raus, ich kann da ein paar Tipps gebrauchen, weil ich dieses Jahr campen gehen muss. Und ich, können wir nächsten Freitag drüber reden. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Schönes Wochenende. Fritz. Und das hört man.